Liebe Brüder und Schwestern, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Relotius ausging, dass alle Welt den objektiven Journalismus aufgeben müsse. Und diese Vorschrift für Schreiber war die allererste und geschah zu der Zeit, da Restlenus Redaktionsleiter beim römischen Fernsehen war. Und jedermann schrieb von nun an so, dass er sich sehen lassen konnte unter den besonders Gerechten, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch die alte Stasi-Tante Viktoria aus dem Osten in die Stadt der besseren Menschen, die da heißt Berlin. Darum, dass sie von einfachem Gemüt und strengen Prinzipien war, auf dass sie sich den wahren Journalismus lehren lasse, mit Margarete, ihrem vertrauten Weibe, die ward schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, schüttelte sich kurz vor Abscheu, begab sich aber duldsam in ihr Schicksal, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keine Räume bei Airbnb bekommen. Und es waren Journalisten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Menschen, die hüteten des Nachts deren Gedanken. Und siehe, des Herrn Faktenfinder trat zu ihnen, und die Klarheit der Haltung leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Gensing sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Haltungsjournalismus geboren, der genannt wird der Zivilgesellschaft Stimme in der Stadt des Lobo. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Spiegelremittenten gewickelt in leerstehenden Redaktionsräumen liegen. Und alsbald war da bei dem Gensing die Menge der himmlischen Heerscharen, und die lobten den Haltungsjournalismus und sprachen: Ehre sei der Reschke in der Höhe und Hayali auf Erden und den besseren Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Faktenfinder von ihnen himmelwärts gen Funk fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Berlin und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns die Zivilgesellschaft kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Margarete und Viktoria, dazu den Haltungsjournalismus in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von dem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Journalisten gesagt hatten. Margarete aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Journalisten kehrten wieder um, priesen und lobten den Haltungsjournalismus um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und da 8 Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genannt, Klaas Propaganda, welcher genannt war von den besseren Menschen, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Abend, hallo. Schönen guten Abend. Applaus für den Marx-Affen. Sehr schöne Einleitung. Ja. Da wird einem ganz warm ums Herz. Als Titel fand ich aber auch Matrix Relotius ganz gut. Wir haben uns heute wieder hier versammelt, um den Kulturklassenkampf durchzuführen. Wir müssen die Freiheit fördern. Das gelingt uns. Hallo. The Spiegel Journalist messed with the wrong small town. Ja, in dieser Woche haben wir ja einen Einblick in den Qualitätsjournalismus von preisgekrönter Kategorie haben dürfen. Ja, ich meine, zum Fall Klaas Relotius möchte da noch jemand eine Einleitung sagen. Ich denke mal, es ist ja schon ziemlich offensichtlich, wie hochstaplerisch der sich verhalten hat die ganze Zeit. Diesen Artikel. Also, wollt ihr noch mal was allgemein zum Fall sagen oder denkt ihr, jeder weiß schon Bescheid darüber? Ja, wir haben noch ein paar mehr Sachen auch dazu. Also, sag am besten noch was zu dem Artikel erstmal. Gut, also das ist hier ein Artikel, der geschrieben wurde von Einwohnern einer kleinen Stadt in Amerika, die vom Klaas Relotius in einer von seinen tollen, preisgekrönten, beziehungsweise es wäre wahrscheinlich wieder eine preisgekrönte Reportage gewesen, die er gemacht hat über eine Grenzstadt in Amerika, Südamerika. Und also im Süden von Amerika. Und ja, hier hat einfach, ja, die Einwohner haben sich sehr gewundert, wo die den Artikel gelesen haben. Auf Englisch. Er wurde wohl zunächst nicht übersetzt. Aber sobald sie ihn zu Gesicht bekommen haben, sind denen so einige Punkte aufgefallen. Und die haben hier mal eine Liste von 11 Punkten, die denen besonders übel aufgestoßen ist, aufgezeigt. Die Liste geht von, ja, hier wird beschrieben, der Bürgermeister ist ein Waffennarr und hat noch nie irgendwie eine Frau auch nur berührt. Dabei ist er ein ganz genau das Gegenteil, lebt mit seiner Freundin zusammen. Es werden Szenen gemalt von irgendwelchen Eindrücken aus irgendwelchen Cafés, wo er gesessen hat. Und in diesen Cafés gibt es gar keine Fenster, wo er hätte rausgucken können, um den Ausblick zu beschreiben, den er beschreibt. Ja, er beschreibt, dass man durch einen tiefen Wald fährt, bevor man zu der Stadt rankommt. Und es gibt im Umkreis von der Stadt überhaupt gar keinen Wald. Ja, also wirklich Sachen, wo man sich nur noch in den Kopf packen kann und sagen kann, ja, also das ist einfach nur noch dreiste Lüge und Fantasie. Hat überhaupt nichts mehr mit der Realität. Das fand ich auch gut mit dem American Sniper, dass er irgendwie behauptet hat, die gucken den andauernden American Sniper irgendwie, der läuft dann noch im Kino und die jubeln genau. Das dann im irgendwie. Kino läuft immer American Sniper, weil das ja so gut ins Klischee passt, obwohl der ist da im Kino gelaufen, wo der aktuell war und seitdem ist er nie wieder gezeigt worden. So, so massiv mit Klischees gearbeitet hat, dass man es eigentlich hätte fast merken müssen oder so. Das hätte wirklich genau reingehauen in das Klischee, ne? Ja, hier sehen wir einen Herrn, der hat ein Fitnessstudio gehört und der wurde einfach beschrieben und da wurden einfach Sachen erfunden. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Es wurden einfach Sachen erfunden. Da wurde halt klischeehaft so dargestellt, da ist ein Typ, der hebt Gewichte und dann wurde dazu eine Geschichte sich ausgedacht. Ja, der ist halt durch die Gegend gelaufen, hat Fotos gemacht und hat sich irgendwelche Geschichten dazu ausgedacht teilweise. So sieht das teilweise aus. Der hat sich auch ein Schild ausgedacht, das am Ortseingang stehen soll, angeblich auf dem steht, Mexikaner bleiben draußen. Ach ja, das, ich habe ja vorhin erwähnt, da soll ein Wald sein, durch den man fährt und dann sieht man dieses Schild, was du gerade auch erwähnt hast. Ja, nur es gibt nicht mal den Wald. Also, ich meine, wir rufen ja immer dazu auf, in den Wald zu gehen, das ist da schwierig. Ja. Ja, und ganz viele andere Details, also teilweise wirklich Sachen, wo man einfach sagen kann, okay, das ist so dämlich, warum denkt man sich das überhaupt aus? Und bei vielen anderen ist es schon so, dass die sich sehr darüber aufregen, dass die halt dargestellt werden, wie die übelsten Klischee, schlimmsten Republikaner vom rechten Rand, Trump-Supporter, Waffennarren und so weiter und so fort. Pikanterweise ist der Artikel von diesem der Autor von diesem Artikel, eine ziemlich progressive Person. Ja, das merkt man auch, wenn man den Text liest. Ja, der ist eigentlich eher, ich sag mal, nicht auf der Trump-Seite. Er beschreibt, wie die Leute geweint haben, wo Trump gewählt wurde zum Präsidenten und so. Und ja. Also ich kann mir vorstellen, dass er auch so Texte geschrieben hat, so beschreibende, so Story, wie soll ich das sagen, so Geschichtenerzählermäßig. Dass ich das vielleicht auch gar nicht gelesen hätte. Das ist eben auf der rechten Seite sieht man den Autoren. Also ich meine, vom Aussehen kann man ja nicht so drauf schließen, aber er beschreibt sich halt auch selbst als Liberalen, der halt auch mit einer NGO zusammenarbeitet, um irgendwelche Social Justice Sachen zu machen. Also ich sage jetzt mal sinnvollere Sachen schon, so wie der es beschrieben hat, nicht nur Netzaktivismus, sage ich mal. Ja, aber da sind wir ja wieder an dem Punkt, den wir auch schon aus Gamergate hier rübergeschleppt haben, dass halt diese ganze Art des Journalismus, dieses, ich sitze hier in einer verrauchten New Yorker Bar um 2 Uhr morgens. Eigentlich sollte ich über ein Computerspiel schreiben, aber ich habe überhaupt gar keinen Bock, weil bla bla bla bla, ich. Das ist ja das Problem. Also ich habe ja auch schon des Öfteren meine Abneigung gegen moderne Dokumentationen kundgetan, in denen halt ein Moderator rumläuft, der irgendwelche Abenteuer mit Inka-Familien erlebt oder so, anstatt dass ich interessante Bilder und Fakten bekomme. Das ist diese ganze Entertainisierung des Journalismusbereichs und das sind die Früchte davon. Jemand, der denkt, so Infotainment. Ich muss nur unterhaltsam genug sein. Ja, also der Klaas Relotius, um es vielleicht jetzt nochmal mit einem Satz zusammenzufassen, bevor wir in den nächsten Artikel gehen, ist ein Autor vom Spiegel gewesen, fest angestellt. Über Jahre lang hat er über 60 Artikel in verschiedenen, also man in fast allen großen Tageszeitungen Deutschlands hat er veröffentlicht. Er hat sehr viele Medienpreise bekommen, Deutscher Medienpreis, CNN-Reporter des Jahres. Ich meine, CNN-Reporter des Jahres, was ist das wie wert? Gedichte, ne? Wie Gedichte. Das ist die Kirsche on top, ja, CNN. It's all Fake News, Fake News. Ja. Nur falls wirklich irgendjemand da noch nichts mitbekommen hat, ist halt ein Autor, wo sich die Spiegel-Redaktion selber von distanziert hat. In einem Artikel, der selber auch sehr romanmäßig geschrieben ist, was mir auch nicht so ganz geschmeckt hat. Also die erzählen da auch natürlich eine Geschichte von einem verwirrten Einzeltäter, sage ich mal. Was natürlich auch nicht so ganz der Wahrheit entsprechen wird. Mit den ganzen, weißt du, die ganzen Preise, die er gefunden hat. Ich habe dann auch einen Tweet gesehen, wo er halt, da wurden 7 oder 6 verschiedene Preise aufgezählt, von denen er auserkoren worden ist für ordentlichen Journalismus, wo ich mir halt auch dachte, ja Leute, jetzt habt ihr halt 2 oder 3 oder so, wo es nicht passt, aber es waren halt, weißt du, 5 Preise, 6 Preise, wo ich mir denke, Leute, ich kommt jetzt, es kann doch nicht sein, dass der überall irgendwie durchgefallen ist. So, also die Geschichten, die Preise hätte er garantiert nicht bekommen, wären die Geschichten nicht über gewisse Themen gewesen. Und die hat er gerade sehr stark ausgeschmückt. Und das ist ja wirklich auch das Bedenkliche. Der hat ja dieses ganze Preissystem quasi ausgenutzt, indem er geguckt hat, was für eine Geschichte muss ich schreiben, um genau die richtigen Knackpunkte zu treffen. Ne? Und also das Gefühl hat er doch bei seinem Arbeitgeber auch gehabt. Hat er doch auch für die hat er doch auch mit sich geschrieben, so hatte ich den Eindruck. Ja, ich glaube also auch nicht, dass er das gemacht hat, um die Preise zu gewinnen, sondern die Preise, die kriegt man dann einfach, wenn man sowas macht. Also, ja, ich glaube, der hat das schon gezielt. Darum geht es hier auf jeden Fall auch in diesem Artikel hier, in diesem sehr guten vom Lukas Schoppe hier von Mantau. Da gibt es zum Beispiel noch so ein Beispiel hier von der Überlebenden von der Weißen Rose. Ist das hier, dieses Zitat hier ist ein Zitat, was der Typ quasi ihren Mund gelegt hat. Und da hätte man halt auch hellhörig werden müssen, meint hier der Lukas, weil die Frau lebt halt seit ewigen Zeiten in Amerika, aber dieses Zitat klingt halt eben wie von jemandem geschrieben, der in Deutschland wohnt und halt eben irgendwie genau im Bilde ist, was irgendwie dass irgendwelche Leute hier irgendwas mit Lügenpresse reden oder dass irgendwie der Gauland da irgendwas von Stolz auf die Wehrmacht meinte und so. Zum Kontext, das ist eine 99-jährige alte Dame, die in Amerika lebt, Exildeutsche, und der hat ein Interview mit ihr geführt, über eine Stunde ungefähr, hat hinterher gesagt, es wären 4 Stunden gewesen und hat wirklich so sich einfach alles ausgedacht, das meiste. Ja, so ein Grundgerüst von dem, was die gesagt hat, ist noch drin verarbeitet. Aber wie gesagt, der hat ein einstündiges Interview auf 4 Stunden gestretched und 3 Stunden dazu gedichtet. Und unter anderem hat er ihr halt so Sätze in den Wort gelegt, wie ja, ich habe halt im Fernsehen die Chemnitz-Sachen gesehen und bin traurig geworden. Und hinterher ist sie halt nochmal befragt worden, was denn da alles mit dem Interview war. Und da hat sie gesagt, so, nee, das habe ich nie gesagt. Die ganze Passage können Sie streichen, das habe ich nie gesagt. Das waren so quasi alles, was sie dazu gesagt hat. Und die Besonderheit war nämlich, dass die Dame, normalerweise verfährt der Spiegel so, aus seiner eigenen Beschreibung her, wenn ein Interview geführt wird, wird das, was gedruckt wird oder was veröffentlicht wird, vorher nochmal dem Interviewpartner zugeschickt, damit er sich das nochmal angucken kann, das okay geben kann. Und der Herr hat die Dame wohl dazu überredet, dass sie darauf verzichtet. Ja, aber das ist auch wieder typisch Social Justice Taktik. Ne? Du nimmst was schon einen Namen hat, wie in dem Fall, Weiße Rose, ne? Antifaschismus. Und dann weißt du ja auch schon genau, was du schreiben kannst, weil du bist ja selber ein Antifaschist. Und dann denkst du dir halt solche Sätze aus, wie sie da stehen, halt mit Kriminellen als Vieh und Politikern im Bundestag. Ne? Du kaperst etwas. Du nimmst es und legst diesem Symbol, die letzte Überlebende der Weißen Rose, wie geschmacklos. Legst der deinen Antifaschismus-Blödsinn in den Mund? Weil wird ja schon stimmen, die mag ja Hitler auch nicht. Oder was? Ja. Das ist zutiefst ekelhaft. Hm. Aber ich wette, es wird keine Konsequenzen wirklich haben, außer für Relotius. Es wird nicht wie im dänischen Fernsehen mal jemand sagen, hey Leute, vielleicht, weil das wäre ja der nächste Schluss. Guck mal, der Relotius hat genau die Sachen gemacht, die die Kritiker der Medien ihm vorwerfen. Ne? Hm. Sachen erfunden, Haltung, bla bla bla, Haltung bis zum Kotzen. Ne? Und ich glaube nicht, dass es da eine Rückbesinnung drauf geben wird, dass man vielleicht drüber nachdenkt, ob an den Sachen auch mal was dran sein könnte. Ich glaube, die sind schon so tief mit den Köpfen gegenseitig in ihren Ärschen, ja, dass das nicht funktioniert. Nicht mal so. Und ich meine, wir kennen das doch auch aus Gamergate-Zeiten, dass man ohne zu lügen immer noch so schreiben kann, dass man die Wahrheit komplett verdrehen kann, ohne dass man sich tatsächlich einer Lüge bewusst macht. Was anstrengender ist zu schreiben, aber du kannst die Sachen auch so schreiben, dass ein Eindruck entsteht, dass eine Geschichte ganz anders ist, wie das, was du mit dem Interviewee herausgefunden hast. Und das kennen wir doch aus Gamergate zuhauf, wo ich mir denke, so, braucht ihr denn das wirklich noch on the top obendrauf Sachen dazu zu backen? So, ich ja, er hatte doch irgendwie sowas gefragt, wie, ob das denn so schlimm wäre, wenn man jetzt eine Geschichte eben rund macht, die nicht ganz rund ist oder so. Ja, und im Prinzip, ja, als Leser empfindet man das wohl eher als schlimm. Ja, und keine Ahnung, das Geschichten rund machen ist was für Stephen King oder keine Ahnung. Ja, eigentlich ja, genau. Geschichten-Genre sollte das keine Rolle spielen, stimmt schon. Ja, das passiert aber auch, wenn man auf der Suche nach einem gewissen Narrativ ist und nur die passende Story dazu sammelt. Um nochmal auf den Fall von Amerika zurückzukommen, der ist ja wohl dahin gefahren und hat gemerkt, ja, die sind hier gar nicht so klischeehaft drauf. Irgendwie habe ich hier keine richtigen Stories. So, hat er auch mit seinem Co-Autor so besprochen. Deswegen ist er ja auch hat er gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Hat sofort die Alarmglocken geläutet. Über eine sehr lange Zeit war der in seiner ganzen Redaktion eine Persona non grata, weil der im Endeffekt als Nestbeschmutzer galt, der ja das beste Pferd im Stall irgendwie mit Verleumdungen belächeln würde. Ja, und es ist gerade nicht so gewesen, wie es hier im Tweet steht, dass der Relotius ist ständig hinterfragt worden. Allerdings hat er das Ganze sehr geschickt pariert, was gegen ihn aufgebracht wurde Vorwürfen. Und er hatte halt dauernd die Preise gewonnen. Und wenn das so ein preisgekrönter Reporter ist, dann hat man halt ein gewisses Standing. Ja, da hat man es halt schwer, auch wenn man als Co-Autor mit dem durch die Gegend gereist ist, die Leute davon zu überzeugen, dass der sich alles ausgedacht hat. Ja, und die wollen das glauben. Aber so ist es ja erst ans Tageslicht gekommen. Das ist ja halt eben auch das, worum es hier in diesem Artikel geht, dass dass ja voll den Leuten in ihren Bias irgendwie reinspielt. Und dieses hier ist quasi von der Frau Finke hier ist quasi auch so ein Beispiel von Leuten, die halt eben ja, dann ihr Schema da wieder ansetzen. Bei ihr ist das dann halt irgendwie so dieses Ding von wegen, ja, der wäre nie so weit gekommen, wenn er eine Frau wäre, was sie halt irgendwie da im Hinterkopf hat. Und alle möglichen andere Leute denken sich dann halt, wenn sie so einen Bericht irgendwie da aus der Kleinstadt haben, von wegen so, ja, ist ja normal, ne? Sind ja halt die Trump-Wähler, so kennt man ja. Und das ist halt eben der Grund, warum es sie zieht. Wenn man sich so diese Paulanergarten-Feminismus Journalistinnen anguckt, wie hier Jessica Valente oder so, was denen schon alles passiert ist oder ihren Freundinnen oder ihren Kindern oder was weiß ich. Also da könnte man auch mal gucken, ob diese ganzen Opfergeschichten. Wollte ich gerade sagen, die ganze Zeit Scheiße labern und einem wird trotzdem geglaubt, das kennt man doch vom Feminismus. Ja. Weil es ist doch jedes Mal so, dass man dann sagt, es kommt irgendwas Negatives hoch, Feministin, dann heißt ich bekommen Drohmails und dann wird nicht mehr kritisch nachgefragt. So ich jedes Mal Schema XY. Auf die Sachen Feminismus. Ist da nicht zurückgreifen, ne? Ist klar. Ja, also wäre Feministin gewesen, hätte er gesagt, ja, ich werde belästigt und dann wäre kritisches Fragen verboten gewesen. Ja. Also, so in der Art. Also, ja, das habe ich mir auch sofort gedacht, als ich das gesehen habe, den Tweet eben von der Dame. Ja, und hier habe ich nochmal von Heise, die haben sich nochmal mit der Syrien-Reportage von dem Herrn beschäftigt und meinen dann halt eben auch so, ja, das, wenn man nach Syrien irgendwie fährt, dann erwarten die Leute halt auch, dass man da irgendwie was zu berichten hat, ne? Und wenn die da halt nichts haben, dann lassen sie sich halt was einfallen. Also als Journalist jetzt. Da erscheinen dann kleinen Jungen deutsche Kanzlerinnen im Traum. Das ist eigentlich unglaublich, mit was der durchgekommen ist, wenn man Leuten, denen die Merkel im Traum erscheint. Ja, ich meine, Pennywise, das ist bei mir auch Stephen King. Hier unten können wir alle fliegen. Genau. Ja, das fand ich einfach noch so schön hier von Fox News, die ist natürlich auch direkt reinrammen. Die Geschichte und vor allen Dingen dieses Zitat, wenn es denn wirklich von ihm ist, finde ich es auf jeden Fall gut. I am sick and I need to get help. Klaus Relotius ist former CNN Journalist of the Year. Ja, aber ich kann mir das schon vorstellen. Also, dass er sich da selber auch in was verstrickt hat, mit dem er nicht mehr aufhören konnte, weißt du? Dass er so ein, zwei Preise bekommen und hochgehypt und dann muss die nächste Reportage auch stimmen, dann fängt man an. Bitte. Das ist schwierig, war das auch nicht wahrscheinlich, ne? Also das, das ist dann wirklich so eine billige Ausrede. Oh Gott, ich war so unter Druck, weil ich hab ja einen Preis gewonnen, dann muss ich den nächsten Preis auch gewinnen. Das ist ja das Narrativ, was da gesponnen wird vom Spiegel, neben dem Herausheben ihrer tollen Dokumentare, der Spiegel-Dokumentare, was auch ein Begriff ist, den ich vor dieser Story nie gehört habe. Sonst wird es immer Fact-Checker genannt. Jetzt gibt es auf einmal Spiegel-Dokumentare. Ja, also wie gesagt, das ist Blödsinn. Der wusste ganz genau, was er tut. Der hat das kalkuliert gemacht und der hat es nicht dumm gemacht. Ja, das kann man ja sagen. Er ist kein absoluter Dummkopf. Und wie er sich hinterher verhalten hat, das sagt auch einiges über ihn aus. Er hat ja gestanden, aber er hat auch beim Geständnis wieder gelogen, weil er gesagt hat, ja gut, das bei den Geschichten stimmt, das bei den Geschichten stimmt nicht und so. Und es hat sich hinterher herausgestellt, er hat fast überall gelogen. Ja, weil er ist ja wirklich sick, ne? Notorischer Lügner, notorischer Lügenkrank oder was? Ja, das könnte eine Erklärung sein, auch. Das würde ich auch akzeptieren. Das ist einfach. Ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass er deswegen irgendwie mildernde Umstände bekommen soll. Ich kann mir nur den psychologischen Vorgang vorstellen, der da abgelaufen ist, dass das falsch ist. Ich meine, klar, das wusste der von ihm an jedem Fall. Dass er Angst hatte, nicht mehr den nächsten Preis zu gewinnen. Also Blödsinn, sorry. Nee. Also nicht und wenn dann Preis zu gewinnen, Problem, aber generell halt eben da weiter zu liefern halt, ne? Also generell jetzt seine Arbeit, tägliche Arbeit halt. Da hätte er halt Politiker und nicht Journalist werden sollen. Ja, den Druck hat er explizit nicht gehabt, was auch mehrere Leute gesagt haben. Der ist dann nach Amerika hingefahren und der hätte einfach nach Hause fahren können, ohne irgendeine Story zu schreiben. Das wäre normal gewesen. Das ist akzeptiert bei denen. So hoch ist der Druck anscheinend bei denen nicht. Ja, wenn man also das stand auf jeden Fall bei dem Heise-Kommentar jetzt nicht so drin. Also die meinten ja halt eben von wegen, ja, wenn du nach Syrien zweimal fährst und nichts zurückbringst, dann fragen sich die Leute auch, was das denn gekostet hat und so. Ja, aber das ist explizit von verschiedenen Leuten beim Spiegel gesagt worden, nö, das passiert mal. Und gerade jemand, der so preisgekrönt ist wie der kann sich sowas auch mehrmals erlauben. Ja. Das nächste Ding, wenn ich also, mir jetzt... Wie gesagt, ich glaube, dass das ist einfach so ein Narrativ, was da gesponnen wird, das glaube ich einfach nicht. So, deswegen bin ich da so kontra. Verzeihung. Weißt du, in Sachen Syrien Berichterstattung, ich meine, was sollst du da auch Bericht erstatten? Du fliegst dann dort in die Hauptstadt, bist da irgendwie, ja, in einer Art Hochsicherheitstrakt, in Anführungszeichen, weil halt Hauptstadt beschützt ist, sondern gammelst da rum. Und dann, um aus dem Hotel überhaupt rauszukommen, irgendwo hin, wo was passiert, brauchst du ja Kontakte. Da brauchst du Kontakte zum Militär oder zu einer Miliz. Und dann mit Assads Armee darfst du ja nicht zusammenarbeiten. Und dann frage ich mich immer, wie kommt überhaupt die Berichterstattung zustande? Weil du musst ja jemanden kennen, der mit Waffen rumläuft, um dann irgendwo hinzugehen, wo was passiert, was interessant ist. Also in Anführungszeichen interessant im Sinne von konfliktträchtig. Und dann weißt du aber immer noch nicht, also wie das die Situation vor Ort verändert. Deswegen bin ich bei so Kriegsberichterstattung generell immer so, gerade in Syrien, was da mit den Weißhelmen passiert ist, das kann man ja auch nicht. Ja, weil es schon eine Zeit, da konnte man überhaupt nicht vertrauen, was aus Syrien kam. Weil ich meine, weil, weißt du, fährst ja da nicht sozusagen an die Front, in Anführungszeichen, dort, wo geschossen wird, da fährst du ja jetzt nicht einfach mal mit dem Taxi hin. Und jeder, der eine Waffe trägt und dich dorthin eskortiert, der hat einen Grund, warum er dich mitnimmt. Und dann ist das schon mal, also du kommst gar nicht dorthin, wo du was Bericht erstatten sollst, ohne dass nicht schon ein tiefer Bias in deiner Berichterstattung drin ist. Deswegen bin ich bei Kriegsberichterstattung immer so, ja, ja, ihr schreibt schon alle, läuft. Ausgesehen, vom Chef ausgesehen oder vom Spiegel ausgesehen, ich schicke doch eigentlich keinen los, der nicht eine Story mitbringen soll. Also wenn dann, kann man ja auch vorher halbwegs klären, was er denn bringt, wenn er jetzt das eigentliche Thema nicht recherchiert bekommt oder sowas. Dass dann irgendwie trotzdem was zu drucken da ist oder so. Also wenn er dann eben berichten muss, dass es dies und dieses Problem leicht überschätzt ist oder sonst was. Das wäre natürlich unspektakulär und langweilig für so einen Top-Journalisten, Star-Journalisten gewesen, aber so ganz ohne Auftrag loszuschicken, finde ich auch ein bisschen komisch, würde ich irgendwie, glaube ich, nicht machen. In Gamergate-Zeiten kursierte doch dieses Video von dem italienischen Kameramann aus Jerusalem, der gezeigt hat, wie seine Kollegen halt die Intifada und das Steineschmeißen inszenieren praktisch, ja, mit schön arrangierten, brennenden Kanistern. Und Leuten, die dann halt so tun, als würden sie Steine schmeißen und so. Also es ist. Ja, Agent-Provokateure gibt es immer und überall und egal auf welcher Seite. Und es gibt ja auch noch Leute, die einfach daran Interesse haben, dass überhaupt ein Konflikt besteht. Ja, das ist ja das Ähnliche. Das war ja auch bei den Gelbwesten so seltsam, ne? Naja, aber wir kommen. Zuerst die Wahrheit oder was, ne? Krieg. Also jetzt in Sachen Gelbwesten frage ich mich immer noch, wann die internationale Gemeinschaft die endlich bewaffnet. Also. So wie die Weißhelme, meinst du? Nee, wie die Blauhelme. Ja. Alle sollen Waffen haben. Weißt du? Nein, hier, es war einfach nur so drei Artikel, wo er halt sich sehr gleich ausdrückt in seiner in seinem Formulieren, sage ich jetzt mal. So, gilt als einer der Besten. Schon wieder gilt als einer der Besten und gilt in der Filmwelt als Genie. Ja. Ja, solche Plattitüden und das im Topblatt speichern, ne? Ja, er war doch das große Vorbild. Der hat doch so verschiedene Fernsehproduktionen gefälscht, Dokumentationen und so. Er saß da für mehrere Jahre im Gefängnis. Das heißt, vielleicht kommt der Relotius auch ins Gefängnis. Wer weiß. Also das habe ich jetzt nicht so richtig rausgefunden anhand des Artikels. Ja, in dem Fall ist das ja dann auch Veruntreuung von Geld, weil du kriegst Geld von der ARD oder was für eine Reportage und lieferst dann halt Bullshit ab. Bei der Relotius, der hat zwar ein Gehalt bekommen, das können die vielleicht zurückfordern, keine Ahnung, aber ja, aber fand er das alles nicht so spektakulär, so ungefähr. Und, aber so, kann ich jetzt den Spiegel mit Netz.de melden? Werden die dann ausgehoben deswegen? Weil, also, ist hier so, also der Mars hat uns doch da ein Instrument an die Hand gegeben. Kann man jetzt den Spiegel melden? Im Google App Store? Verlieren die dann ihre App oder so? Das wäre doch mal interessant. Versuch das nochmal. Nein. Aber ich erinnere das an so eine Story vom Kollegen, der erzählte, dass er mal irgendwie für Sat.1 Frühstücksfernsehen gebucht wurde, als Laienschauspieler oder sowas. Und hat er so eine Frau an der Seite gekriegt und dann mussten sie sozusagen so tun, als wären sie ein Pärchen und hätten eine ganz tolle neue Pärchenmassage irgendwie entdeckt oder so. Und dann hat er gesagt, als die Kamera an war und ich da erzählen sollte, da habe ich richtig vom Leder gezogen, habe ich richtig erzählt und bin ins Detail gegangen und so weiter und habe mich über mich selber gewundert. Aber es sind eben ganz viele Geschichten sind gemacht, ne? Das sollte man sich vielleicht bewusst sein. Ja, ja. Und daraufhin hat er auch so hingewiesen im Prinzip. Ja. Alles ist Privilegien. Ich habe meine Linse, ich gucke auf die Welt. Alles ist Privilegien. Überall steckt Intersektionalität drin. Diese Weißen, diese elendigen Weißen. Bitte liked mich, bitte shared mich. Ich hasse die Weißen wegen ihren ganzen Privilegien. Die Menschen ein Geniekult und das damit Verbundene kaum hinterfragt werden, das spürt man selbst noch im Text, der den Fall aufarbeiten soll. Großschreibung ist ein Instrument des Patriarchats. Ja klar, ich meine, Bell Hooks schreibt man ja auch dahin. Ne? Das ist ja einer von ihren Vorbildern. Die RAF hat auch alles klein geschrieben. Keine weiteren Fragen. Die Leute meckern mich immer an, wenn ich Kulturmarxismus sage. Da haben wir eine 1A-Verbindung zur RAF plus die intersektionale Linse, die auf die Crenshaw zurückgeht, die in ihren Fußnoten gesagt hat, es ist die Postmoderne, die mich inspiriert. Tja, Abel, dann denkst du wieder, nur weil dieser männliche Geniekult um dich herum gemacht wird, wirst du jetzt nicht hinterfragt werden. Oder? Ist jemand ist hinter mir? Hä? Nein, gar nicht. Um mich herum. Ich hab doch ihr Blog auf, ne? Hast du gelesen? Ich wollte erst gelesen. Ja, genau, das ist das nächste Ding. Bye, bye, kleiner Bye. Nein. Doch, kleiner 3 wird eingestellt. Allerdings, ja, wegen, weil es zu viele Leute aufgehört haben und es zu viel Arbeit ist. Aber ich gehe mal davon aus, es wird hier auch aufgelistet, dass ja Leute, die diesen Blog mit hochgezogen haben, zum Beispiel die, wie heißt sie nochmal, fällt mir gerade nicht ein, aber auf jeden Fall die Tagesschau, die jetzt bei tagesschau.de da die Chefin ist. Das war ja auch eine von ihren Komplizinnen bei Kleiner 3. Und ja, wenn ich meinen Bullshit schon bei der Tagesschau verbloggen kann, was soll ich dann da noch Arbeit in irgend so ein Liebhabereiprojekt stecken? Leonard. Juliane Leonard, glaube ich. Nee, Leopold. Juliane Leopold. Ja. Tja, ne, das man wird die, auch nicht jünger und. Das ist die mit dem empirisch gefühlt, ist das die. Sie benutzen immer noch Bilder von ihr von vor 10 Jahren. Das finde ich freundlich. Oh, warte, jetzt kommt's, Alter. Agenda für Kultur und Zukunft. Da habe ich aufgehorcht, weil ich habe die Tage ein Buch gelesen, Deutsch nicht dumpf. Und das Buch war so übertrieben für Tisch. Ich keine Ahnung, das Buch war nicht schlecht, aber irgendwie so gar nicht meins, aber gut genug geschrieben, dass ich nicht ja kaputt gegangen bin daran. Und von dieser Seite hier hat sie zitiert, und wenn du etwas weiter runter scrollst, dann kann ich euch diese Seite teilhaben lassen. Kulturforum spd.de, ja. Genau. Und warte, etwas weiter runter. Da kommt es gleich. Noch ein bisschen. Ja, da. Eine Stärkung der Kultur- und Bildungspolitik und der Ausbau unserer kulturellen Infrastruktur im In- und Ausland, um die Werte unseres Landes im globalen Wettbewerb der Narrative auch im digitalen Raum erfolgreich zu vertreten. Meine Fresse, ist das ein Satz. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine postmoderne, gequirlte Scheiße von möchtegern Digitalisierungsexperten, wo ich mich frage, wer schreibt sowas oder wer wird bezahlt, damit er sowas rausdrückt? Mir haben sich die Fußnägel hochgezogen. So. Im globalen Wettbewerb der Narrative, globalen Raum, müssen wir im Ausland Infrastrukturen schaffen. Redet ihr davon? Redet ihr hier über Goethe-Institut oder worum geht's? Goethe-Institut und dem einen Übersetzer geben, der dann auf die Seite übersetzt oder was? Ich Alter, SPD, ich komme nicht fit, Alter. Ich bin geschockt. Einfach nur dieser Satz, ich eine Güte. Ist auch gut, dass man sich mit Gleichstellung und Populismus beschäftigen will. Das ist der Unterschied. Ja, wie wäre es, wenn die sich einfach mal mit Gleichberechtigung beschäftigen würden? Aber ich glaube, nee. Eine Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft und die Erweiterung der Innovations- und Außenwirtschaftsförderung sowie die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für künstlerisches und kreatives Schaffen im Urheberrecht und bei sehr langen Sätzen. Ach. Und wie gesagt, aufmerksam geworden bin ich über die Thea Dorn, Deutsch nicht dumpf, ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, das Buch, ich hatte da sehr gemischte Gefühle, aber sie hat mich auf die Agenda für Kultur und Zukunft aufmerksam gemacht. Und dafür will ich ihr danken. Jetzt haben wir endlich Zukunft in der Kultur. Genau. Mit Thorsten Schäfer-Gümbel. Nichts sagt Kultur so schön wie Schäfer-Gümbel. Genau, das habe ich hier kurz vor dem Stream noch gefunden, deswegen ist das auch nicht im Archiv. Und zwar hatte hier der Robin Alexander ein bisschen Beef mit dem Volker Beck. Und es ging um eine Formulierung in einem Artikel vom Robin Alexander, wo es um die CDU ging und um diverse ja, Rahmengruppen innerhalb der CDU. Also sowas wie, also dieses LSU ist wohl der Lesben- und Schwulen-Union. Also halt eine Vertretung für die Lesben und Schwulen in der CDU. Und dann ging es noch irgendwie um die Abtreibungsgegner, die der Herr Alexander in seinem Beitrag wohl als die Lebensschützer bezeichnet hat, weil die sich selber auch so nennen. Und das hat dem Volker Beck überhaupt gar nicht gefallen. Da wollte er unbedingt, dass das klar wird, dass die gegen Abtreibung sind und so weiter und so fort und nur vermeintliche Lebensschützer. Und er erwartet eine Einordnung. Und das hätte angeblich mit Political Correctness nichts zu tun. So. Weil sich ja auch niemand selber darüber ein Bild bilden kann, ob das Wort Lebensschützer jetzt angemessen ist oder nicht oder was auch immer. Und ich finde das vollkommen legitim, wenn die das für sich selber wählen, dass man es dann auch benutzt. Also. Ja. Ja, aber Fakt ist, dass der Beck glaubt, der könnte den Leuten in den Kopf gucken, dass sie das eben anders meinen in Wirklichkeit. Ja? Das ist so eine Arschnummer. Da erwarte ich journalistisch eine Einordnung. Das bedeutet halt in dem Fall, du hast das zu kritisieren. Ja. Und das finde ich ganz schön weit rausgeschwommen für einen Politiker, der das einem Journalisten sagt. Na ja, gut, also, vor allen Dingen einfach nur, es gibt diese Gruppe halt. Also es gibt diese Gruppe, man redet darüber, dass es diese Gruppe gibt und dass sie sich da irgendwie ja, jetzt in irgendeinem Verhältnis jetzt stehen zu dem Machtwechsel von in der CDU oder vom Vorsitz. Und das ist ja alles, worum es eigentlich geht. Und man benennt diese Gruppe halt mit diesem Namen, den sie, dieser Bezeichnung, die sie halt selber verwenden. Und ja, das geht halt alles nicht, weil, und von wegen, das hat mit Political Correctness nichts zu tun, das hat absolut alles mit Political Correctness zu tun. Und euphemistisch ist vor allen Dingen das Wort Einordnung in diesem, was Herr Beck hier irgendwie sagt. Ich erwarte eine Einordnung. Ich erwarte, dass es in meinem Sinne irgendwie rumgesponnen wird. Also, ich erwarte eine Einordnung heißt, ich bitte um betreutes Denken, ja, damit das Stimmvieh sich nicht irrt, wenn es über den Content stolpert. So. Bitte um Abstrafung, könnte man das auch verstehen. Ja, ich erwarte darum, dass das möglichst negativ geframed wird, ja. So in der Art, ja. Ja. Wobei, ich habe die Tage gelernt, Framing ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Sowjetunion und er hat das bezeichnet, dass man einem Politiker eine neue Vergangenheit gibt, wenn er in den Ämtern hochsteigt und die Vergangenheit nicht mit einem heldenhaften Mythos zu der Person so zusammenhängt. Und daher kommt eigentlich Framing und nur vor ein paar Jahren wurde Framing mittlerweile anders aufgeladen von der Bedeutung her. Kommt aber ursprünglich aus der Sowjetunion. In der NLP kenne ich das. Neurolinguistisches. Ne? Programmieren, genau. Das glaube ich, ja. Let me make you famous. How Hollywood invented Ben Shapiro. Ist der famous, ja? Naja, okay. Also, ja, in Amerika auf jeden Fall. Ja, Ben Shapiro ist eine konservative Medienpersönlichkeit, in Amerika recht gut bekannt, hat ein sehr jugendliches Auftreten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er genau ist. Ist auf jeden Fall, wie er so aussieht. Und ist besonders dafür bekannt, dass er sehr gut in Debatten ist, weil er halt ein scharfer Hund ist und halt die Technik, die Debattiertechnik sehr gut drauf hat. Ja, und in diesem Artikel beschreibt die Autorin sehr interessant, meiner Meinung nach, wie Ben Shapiro über ein gewisses Netzwerk, der Name ist mir jetzt entfallen, APB irgendwas, ein gewisses Netzwerk, wo sich sehr viele andere verschiedene Leute auch drin getroffen haben. Einfach nur, weil er in diesem Netzwerk war, ist er quasi jetzt die Posterfigur, als Posterfigur für Konservative in Amerika aufgebaut worden, von bestimmten Hintermännern, von denen ich teilweise vorher noch nicht so viel gehört hatte. Also ein interessanter Artikel auf jeden Fall, wenn man so einen kleinen Einblick hat, haben möchte in die konservative Medienlandschaft, wer da hinter den Kulissen die Fäden zieht. Und der Artikel ist jetzt auch nicht sehr sehr kontrovers geschrieben, in dem Sinne, dass das alles verdammt wird, was da gemacht wird, sondern es wird einfach wirklich auf die Techniken eingegangen, wie da im Hintergrund die Leute haben das Netzwerk geknüpft und dann haben die eine gewisse Nähe zum anderen Netzwerk gehabt und dann wurden Marketing-Technik, also es wird teilweise beispielsweise beschrieben, wie der Ben Shapiro, der am Anfang immer im Anzug und Krawatte aufgetreten ist, wie der beispielsweise ein Makeover bekommen hat. Ja, dass er aussieht wie eine etwas normalere Person und ein bisschen sympathischer wird und wie er Trainings bekommen hat, auch noch, um medial besser rüberzukommen und wie das Videoformat in der Branche sehr viele, ja, sehr viele alte Businessmodelle, wie solche Sachen funktioniert haben, umgeworfen hat. Es wird auch ein bisschen Hinweis gemacht, dass manche Leute, die mit Megachurches zu tun haben, den wohl auch beraten haben. Ja, also er ist ja ein sehr antireligiöser, er ist nicht antireligiös, er ist eigentlich schon religiös, aber ich finde diese religiöse Propaganda jetzt nicht so schlimm. Aber er hatte halt auch was mit Megachurches zu tun, hat sich teilweise von den coachen lassen. Und ja, sehr, sehr interessanter Artikel, absolut. Aber eigentlich macht er nur eine Radioshow, eine eigene oder was, ne? Ja, der war doch früher bei Breitbart. Ja, genau. Das ist ja alles Eddie Wire, ne? Ja, der hat auch den originalen Breitbart-Heini gekannt. Den, also, wie heißt der, Andrew Breitbart? Daily Wire, wie, also, um es kurz zu fassen, wie Daily Wire entstanden ist, ist dieser Artikel. Und nicht mit dem üblichen politischen Bullshit, hier links, rechts, Schema, bla, sondern einfach nur beschrieben. Ja, wolltest du auch noch was sagen, Abel? Du hattest den Artikel ja auch eingereicht, hatte ich gesehen. Nö, das, du hast das alles ganz gut abgedeckt. So. Und aber was man vielleicht noch an der Seite anmerken könnte, wäre Righteous Indignation, Excuse Me, While I Save the World von Andrew Breitbart. Wenn man das Buch kennt, kann man, glaube ich, auch den Shapiro noch ein bisschen besser einordnen, weil die sich ja auch lange gekannt haben. Also, ja. Ja, ein sehr gutes, sehr Politics gutes Buch. Is Downstream from Culture. Weißt du? Ja, ein gutes Buch. Ich empfehle auch Trust Me, I Am Lying von Ryan Holiday. Das ist quasi der Nachfolger von dem Buch, allerdings von einem anderen Autor. Ja, beide sehr gut. Also, neben Blank Slate natürlich, was Standard muss es. Ja, und die Bücher behandeln, wie Nachrichten abseits vom Journalismus als Businessmodell funktionieren, um es kurz zu sagen. So, der Fiat News Index. Fiat Lux, es werde Licht. Das passt natürlich zur Weihnachtszeit. Haha. Naja, nicht wirklich. Ist ja mehr Genesis. Aber ja, Fiat. Fiat heißt ja aus dem Nichts entstanden quasi. Kennt man vielleicht von Fiat Money. Ja, wenn man sich mit dem Geldsystem befasst. Chris, wenn du so lieb bist und so ein bisschen runterscrollst bis zu die Grafiken, dann beschreibe ich kurz, worum es hier geht. Haben sich ein paar Leute quasi die Mühe gemacht, um Nachrichtenartikel aus einem bestimmten Zeitraum weitergehend auf gewisse Worte hin zu überprüfen. Also Worte wie, ja, wahrscheinlich oder es wird berichtet oder anonyme Quellen sagen. Ne, das ist was ja schon fast ein geflügeltes Wort ist, aber auch andere weniger, also quasi so weiche Worte, ja, weniger faktenbasiert, sondern mehr so, ja, beschreibend, ja, wie die Nachrichtenartikel von der, rein von den Worten her, wie sie strukturiert sind. Hier sieht man quasi amerikanische Nachrichtenoutlets. Reuters ist quasi am geringsten mit der Anzahl von, ja, auffälligen Wörtern pro Artikel und Vox ist quasi, ja, mit über 90% sehr auffällig, was diese ganzen Wörter anbetrifft. Wenn man sich jetzt die Nachrichtenerstattung zwischen Vox oder beispielsweise Bloomberg, was als zweitbestes abgeschnitten hat, vergleicht, dann weiß man sofort, woran es liegt, weil Vox halt das immer sehr schön ausschmückt, wie der Herr Relotius das ja auch gemacht hat, und das mit den Fakten auch dann teilweise nicht so ganz genau nimmt, wenn man nicht eine schöne Story zeichnen kann. Da stehen die Fakten ja nur im Weg. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter runterscrollt, da ist noch eine zweite Grafik, da sind noch ein paar weitere Nachrichtenseiten hinzugekommen, die beispielsweise Fox News, die ja hier beispielsweise gefehlt haben. Aber wenn man sich die Grafik anschaut, sieht man auch, Fox News ist ungefähr mit Washington Times, USA Today, Los Angeles Times, Huffington Post ungefähr auf einem Level. Ja, und Vox ist weiterhin ungeschlagen, am vagsten, was die ganzen Begriffe angeht. Das ist ein Projekt, was weitergeführt wird. Und ich finde das deswegen interessant, weil ja diese ganze Datafication-Sache so im Trend ist. Und sowas für den deutschen Bereich wäre doch wunderbar. Vielleicht will das irgendjemand mal machen, der Ahnung davon hat. Ja, wenn ich solche Aktionen sehe, dann sehe ich nur, ja, wie oft werden irgendwelche rechtsextremen Begriffe oder sowas benutzt. Mir wird genau die gleiche Sache für den deutschsprachigen Raum, fände ich sehr interessant. Also wenn irgendjemand Ahnung hat, schaut es euch an. Vielleicht könnt ihr das ja schnell zusammen machen. Weil so kompliziert ist das gar nicht, wie sich das angehört hat. Also einfach nur, welche bestimmten Schlagwörter, die bestimmte Narrativentwicklungen, Fakten voranstellen, sind in Text einfach enthalten. Ich frage mich, wie groß wohl der Balken von BuzzFeed wäre, wenn man den hier mit drauf machen würde. Das wird jetzt alle anderen hätte man sonst nicht mehr gesehen. Ne? Ja, ne? Ja, aber ich denke mal, BuzzFeed kann auch nicht schlimmer sein als Vox. Und dazu muss man sagen, hier geht es wirklich darum, wie viele von diesen Schlagwörtern im Artikel drin sind und nicht keine inhaltliche Bewertung, sondern rein vom Stil her. Aber der Stil sagt ja manchmal auch einiges aus. Wieder sind wir beim Relotius. Ne? Was hat er mit seinem Stil versucht? Naja. Oh, hier geht es um Mike.com. Mike.com ist ja auch eine amerikanische Nachrichtenseite, ähnlich wie Vox oder Breitbart oder BuzzFeed oder sowas. Und die haben vor 6 Monaten haben die noch 100 Millionen in Venture-Kapital quasi akquirieren können für die Firma und sind jetzt vor kurzem für 5 Millionen verkauft worden. Das heißt, die haben in unter 6 Monaten sind die von 100 Millionen Kapitalspritze auf 5 Millionen ins Gesamtkaufpreis gefallen. Wobei Mike als eins von den progressiven Stoßspeerspitzen der neuen Medienlandschaft galt. Ja, das kam für sehr viele Leute sehr überraschend. Die progressive Avantgarde. Ja, also Mike.com wird auch, habe ich jetzt vor kurzem auch gesehen, die ganze Patreon-Sache, es ist wohl auch so, dass ein Artikel, den Mike.com veröffentlicht hat über Sargon von Akkad, für seine Sperrung mitverantwortlich ist. Also es ist quasi eine der Sachen gewesen, die da auf die Waage gelegt wurde bei der Entscheidung, sag ich mal. So, in dem Artikel wird nur kurz angesprochen, dass es einfach, ja, was ich gerade gesagt habe, dass es einfach für eine Blase spricht in der Online-Nachrichten-Medienbranche. So, ja, die haben sich ja mit vielen Klickzahlen für die Werbebranche attraktiv gemacht, sag ich jetzt mal, und dieses Geschäftsmodell ist nicht wirklich nachhaltig. Die ganzen Werbetreibenden merken auch, dass sie keinen wirklichen Vorteil haben von solchen Seiten. Und da kann man einfach mit im 100-Millionen-Bereich für eine Seite wie Mike.com, ich meine, dass es übertrieben ist, weiß jeder. Aber der Markt hat es mittlerweile auch gecheckt. Was wichtig ist, meiner Meinung nach noch zu erwähnen, ist, dass eine Sache, die auch eine sehr große Rolle gespielt hat bei dieser Sache und die weiterhin eine große Rolle spielen wird, sind Gewerkschaften. Ja, und zwar sind die Gewerkschaften, also eine Gewerkschaftskultur in Amerika ist ja heutzutage kaum noch vorhanden. Ja, Union Busting war dahingehend erfolgreich, dass der Durchschnittsamerikaner denkt, ja, Gewerkschaft, was soll ich damit? Aber das kommt jetzt wieder, weil hey, was mögen denn hier diese Social Justice Kommunisten gerne? Eine Gewerkschaft. Ne? Und Mike.com ist explizit deswegen im Endeffekt jetzt von dem Eigentümer veräußert worden, weil sich halt eine Gewerkschaft gebildet hat und das hat die Firma gesprengt. Und die Bildung der Gewerkschaft hat quasi dafür gesorgt, dass die auf 5 Millionen Gesamtfirmenwert runtergeschrumpft sind. Spitz. Wenn das ein Trend ist für die Branche, dann werden wir noch einige andere weitere Magazine und Weiß oder Vox so sehen, die auch einbrechen werden. Genau, guter Ratschlag an Vox und BuzzFeed und so, gründet eine Gewerkschaft. Genau, das machen die wahrscheinlich sowieso im Hintergrund dauernd, aber das ist noch so eine Sache, die überhaupt nicht diskutiert wird, weil Gewerkschaften in Amerika sind halt teilweise ein No-Go. Ja, außerhalb vom industriellen Sektor lachen die Amerikaner darüber selber, weil die denken, das ist ja eine blöde Idee. Und ja, gut, ich meine, ist klar, dass genau diese Aktivisten versuchen, Gewerkschaften zu gründen. Allerdings, ob die Gewerkschaften, die gründen, so sinnvoll sind, ist natürlich auch wieder so eine andere Sache. Ja, na gut. UK journalists too often influenced by the tech industry when reporting on artificial intelligence. Ja, Journalists, die über AI schreiben, tun oftmals einfach nur ein bisschen PR. Material, also Public Relations Material verbreiten, wie dass es sich tatsächlich mit dem Produkt oder der Technologie auskennt. Und da gibt es eine Studie dazu. Und das fand ich interessant. Da habt ihr es. Ja, aber ja, also AI als Marketingbegriff, ja, weil AI ist ja hier Markov-Ketten und diese ganzen anderen Sachen sind ja schon sehr fortschrittlich, aber eine wirkliche künstliche Intelligenz ist es nicht. Das Ding ist aber, was will denn ein Journalist auch über AI schreiben, wenn er nicht vorher zu jemandem geht, der sich damit beschäftigt? Da müsstest du ja schon das unglaubliche Glück haben, dass du einen Spezialisten hast für AI, der sagt, ich schreibe auch gern oder so. Oder du hast so jemanden wie den Relotius, der setzt sich einmal eine PlayStation VR-Brille auf und meint, oh, ich habe mit der AI kommuniziert und kriegt einen Preis dafür. Okay, das ist jetzt ein bisschen zynisch. No, und die AI hat mir erzählt, die AfD ist scheiße und der Faschismus. Genau wie bei Travelers. Die AI hat mir aus der Zukunft gesagt, sie kennt die Zukunft und deswegen müssen wir jetzt rechte Tendenzen bekämpfen und andere Sachen. Weil warum nicht? Aber warum tötet die Geschlechterstereotypen, hat die AI gesagt. Die AI meinte Grenzen und weiße alte Männer überwinden. Tja, also es muss an dem Begriff Republika liegen, dass wir gerade so geistig abdriften so ein bisschen. Republika in Accra. Ja, die Republika hat es nach Afrika geschafft. Und ja, das ist ein Video, ich habe es im Vorfeld auch schon den anderen gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob wir das gucken sollen ganz, weil es schon so 20 Minuten lang ist. Es sind ein paar interessante Sachen, nichts wirklich Überraschendes. Das Überraschendste für mich war, ist, dass das doch borderline seriös ist, die ganze Angelegenheit. Nicht so ein Virtue Signaling Bullshit wie hier in Deutschland mit der Republika. Das war eigentlich das Einzige, was ich interessant fand. Kannst du das ein bisschen ausführen? Wahrscheinlich, weil keine Hipster sich dahin verschlagen nach Afrika. Also hier, Beckedahl und die ein paar übliche Verdächtige waren schon da, aber das sind ja nicht die, die das unbedingt so krass propagieren. Die sind halt nur für die Veranstaltung da. Und in Afrika machen auch, also natürlich geht es auch um so Sachen wie ja Frauenrechte und so weiter und so fort, aber in Afrika macht das halt auch schon noch viel mehr Sinn als hier. Ne? Ja, was erzählen die denn da? Erzählen die dann da, der weiße Mann ist schuld an euren Frauenrechten? Nö, also das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Deswegen meine ich an sich, für Republika, also mich hat es überrascht, ich habe mit dem übelsten Cringe gerechnet, aber ich fand es doch teilweise wirklich sinnvoll. Ja, die Republika war ja ursprünglich mal auch eine relativ sinnvolle Angelegenheit, die ist ja nur total gehijackt worden. Und der Beckedahl hat dann auch nur gesagt, ja, bevor sie sich alle gegen mich wenden, mache ich einfach mit und kassiere die Kohle. Ich glaube schon, dass der da auch ziemlich dran glaubt an den ganzen Kram. Ja. Er ist jetzt vielleicht kein übler SJW, aber so ein bisschen auf jeden Fall. Also, ja, genau. Der ist halt nicht einer, der das so propagieren würde. Also auf jeden Fall zum Begriff Haltung. Begriff Haltung im Journalismus habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, überhaupt auf dieser Republika-Veranstaltung vor ein paar Jahren. So, wir machen Journalismus mit Haltung. Der hat eine richtige Karriere hingelegt, auf jeden Fall, dieser Begriff. Und das war auch übrigens explizit im Zusammenhang mit, wir wollen keine Männerrechtler auf der Republika. Das haben sie dann nämlich auch gemeint. Apropos das erste Mal gehört, das erste Mal, dass mir jemand gesagt hat, dass rechte Inhalte auf Facebook ein Problem sind, war das ein Antifa-Heini. Das war 2007. Und also um es nochmal zu sagen, hier, Republika in Afrika, da geht es auch teilweise um so Sachen wie Technologien, um Zensur zu umgehen und Frauenrechte und Startups mit Technologie und bestimmte Infrastruktursachen einfach überspringen. Wir brauchen keine Internetleitung zu bauen, wenn wir Handys haben, so nach dem Motto. Und also es ist in Afrika sehr viel sinnvoller als in Deutschland, das kann ich sagen. Wenn die ihre komplette Aktivität darüber verschieben würden, wäre das Geld auf jeden Fall besser ausgegeben als bei dieser Selbstbeweihräucherung und Virtual Signaling Aktion, die jetzt da jährlich in Berlin läuft. Das ist mein Fazit. Ich brauche uns wahrscheinlich zum Geld sammeln. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab doch einen Fall von einer festen freien Angestellten beim ZDF, die meinte, sie würde benachteiligt. Ja, und der Fall ist jetzt in der nächsten Instanz. Und die Frau offensichtlich bereitet sich auf die nächst weitere Instanz vor, weil sie da auch wieder keine Chance hat zu gewinnen. Es gab zwar irgendwelche Vorfälle und Sprüche und so weiter, aber ja, es gibt eben keinen faktischen Grund, wo sie dann fest angestellt ist oder so. Ihren Lohn da wieder, ihren Lohn da anzuheben. Und sie will nach dem Auskunftsersuchen, nach dem möglichen Auskunftsgesetz jetzt da auch sich Informationen geben lassen und so weiter. Ja, es geht halt weiter und weiter an dieser Fall. Und bleibt erstmal unentschieden. Entschieden wird im Februar angeblich. Ja, schön. So, nach dem Motto, ich meckere erstmal und dann gucke ich mal, was dahinter steckt, da meinem Meckern oder wie. Ob ich da ja, der Fall ist ja schon mehrfach durch die Presse gegangen, weil es ja eben, wie gesagt, schon mehrere Instanzen hinter sich hat. Ja, und das ist im Prinzip ist sie, glaube ich, benachteiligt wegen ihres Geschlechtes tatsächlich, weil der Chef auch gesagt hat, ne, bei uns verdienen Frauen nicht so viel wie Männer oder so. Ja, das ist von Frontal 21 von der Sendung, diese Produktionsgesellschaft muss das sein. Und ja, im Prinzip, wie gesagt, ist sie da schon benachteiligt, aber aufgrund ihres Status wird sie da keine Chance haben. Ne? Und das findet sie eben ungerecht. Ja. Vielleicht ist es auch allgemein fraglich, fragwürdig, diese festen Freien beim Öffentlich-Rechtlichen. Denn es ist ja, erinnert dann schon ein bisschen stark an diese Scheinselbstständigkeiten. Ne? Ein einziger Auftraggeber für einen Freiberufler. Ja, und der braucht dann natürlich auch keine Mehrwertsteuer abführen oder so. Das bringt auch nicht wirklich was für einen Staat, wenn der jetzt freiberuflich beschäftigt ist. Das wäre schon besser, wenn sie den richtig anstellen. Oder die eben in dem Fall. Machen es aber nicht. Ärger bei der Darts-WM. TV-Sender setzt Experten nach Frauenkritik ab. Ja, das ist übertrieben, würde ich sagen. Haben die Ischen wieder luschig geworfen, oder was? Sind die nicht sogar gut beim Darts? Ich meine, Darts ist doch vielleicht sogar so eine Sache, wo Frauen Alter, der Typ nicht schlecht ist. So. Der heißt nicht wirklich Gordon Shumway, oder? Der Typ heißt nicht wirklich Gordon Shumway. Glaube ich nicht. Das ist doch Fake News. Ja. Das ist aber jetzt nur für Leute über 40, glaube ich. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich bin kein Freund von diesem Zirkus. Ich weiß nicht, was das soll. Zwei Damen bei einem professionellen Darts-Turnier mit aufzunehmen. Und ja, und dann hat er noch gemeint, irgendwas mit den Klamotten. Die können sich was Kürzeres anziehen oder so, damit sie dann einen Vorteil haben oder irgendwas. Und ja, die haben sich dann drüber aufgeregt. Und er hat dann gemeint, er wäre ja auch dafür, dass es eine eigene Frauen-Dart-WM gibt, sozusagen. Aber ich denke mal, dass sie da auch nicht wirklich mitspielen können. Also weiß ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich das vielleicht auch. Da, selbst da halt im oberen Bereich die Frauen nicht hinterherkommen oder so. Aber habe ich mich jetzt auch nicht mehr damit beschäftigt. Aber wenn also Alf schon... ist jetzt auch politisch unkorrekt, ja? Habe ich richtig verstanden. Alf, Was? Darspielerin, wieso machen die keine WM? Wundert mich. Naja. Ja. Auf jeden Fall, also das mit diesem Zirkus, also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es da auch so ein, von Leuten, die sich eigentlich überhaupt nicht dafür interessieren, so ein ewiges Gemecker gab von wegen, wir brauchen es unbedingt und so weiter und so fort. Und ja, dann wird das halt irgendwie gemacht, aber im Endeffekt, ja, weiß ich halt nicht, wie realistisch das ist, dass sie da überhaupt was reißen können. Ne? Und das, ich denke mal, scheint der Herr ja auch so zu sehen, wenn er sich so äußert. Im Endeffekt gehen wahrscheinlich alle Bier holen, wenn die Frauen spielen. Spitze. Ja, kein Plan. Aber auf jeden Fall, ja, musste der jetzt natürlich gehen, weil das ist natürlich Falschdenk von der schlimmsten Sorte. Und deswegen haben sie ihn jetzt bei Sport 1 entlassen. Irgendwo stand das hier. Ja. Tja, dann muss der Gordon wohl wieder nach Hause, nach Melmark gehen, ne? Pech gehabt. Ja, ihr erinnert euch vielleicht an das schwedische Festival, wo nur Frauen zugelassen werden sollen, weil Männer ja die Pest sind. Das fand ja letztes Jahr statt und die haben das scheinbar so gemeint oder haben gedacht, sie könnten der Antidiskriminierung entgehen, indem sie quasi nur vorher groß sagen, das ist ein Frauenfestival, aber dann quasi keinen Unterschied machen. Aber das sieht der, wo stand das hier, der Ombudsmann für Diskriminierung aus Schweden, der sieht das anders und hat jetzt halt eben gesagt, dass das eine Diskriminierung darstellt. Und ich habe hier extra diesen Artikel vom ORF genommen, weil da auch dieses Statement hier, dieses unglaubliche Statement von den Leuten hier drauf war, dass das ja hier ein lebensveränderndes Festival gewesen ist für die Leute, die da waren, und nicht von ein paar Cis-Männern nicht kapiert wird. Ansonsten haben wir keine Kommentare. Wir sind damit beschäftigt, die Welt zu verändern. Wir haben doch keine Zeit. Genau. Hier dreht sich jetzt in eine Richtung, die Welt, ne? Ja, genau. Stört uns doch nicht mit eurem Diskriminierungsscheiß, so nach dem Motto, wir sind dabei, die Welt zu verändern. Finde ich. Ja, also es war wohl schon so, dass bei den Eintrittskontrollen so ein bisschen drauf geachtet wurde, aber ich meine, die Leute, die da dann wirklich hin wollten, muss man dazu auch sagen, die Männer, die da hin wollten, die haben da halt gesagt, so ja, ich bin genderfluent oder so, und dann sind die einfach reingekommen. Allerdings, für die Leute, die da gearbeitet haben, sah die Sache so ein bisschen anders aus. Die hatten so ein sogenanntes Man-Pit, wo die sich aufhalten mussten, wenn sie nicht an ihren Instrumenten waren oder an den Lichtkameras oder so. Das heißt, es war schon so, dass die Leute, die da gearbeitet haben, quasi und auch die Künstler, die aufgetreten sind und die Posse von Leuten, halt die Fans, irgendwelche Kollegen, die halt immer mitnehmen, und die Musiker, die mussten sich halt in diesem Man-Pit quasi einschließen lassen. Ich glaube wieder, man muss es noch weiter von unten aufzäumen, weil ich wette, es waren nicht nur Frauen, die Bühne aufgebaut haben, die Scheiße abgekarrt haben, die, was weiß ich, den ganzen Kram da zum Laufen gebracht haben, die Boxen da raufgeschleppt haben. Also das ist so lächerlich. Dann, ja, also dann gesagt, das die, mussten die Leute, wenn die nicht aktiv gearbeitet haben, also auf der Bühne waren oder an ihren Lichtmaschinen oder gerade am Fegen waren, mussten die sich in diesem Man-Pit-Bereich aufhalten. Gut, das war der Backstage-Bereich. Das war jetzt bestimmt nicht irgendwie so Dungeon-mäßig eingerichtet, aber trotzdem. Ja, das ist halt... Warum nicht? Das hätte man nur so Stühle mit Nägeln und harte Bänke mit so Hubbeln drauf, damit die Leute da auch nicht bequem sitzen können. Die haben uns lang genug gequält. Patriarchat. Tja. Ja gut, aber man muss dazu auch sagen, es ist eine private Aktion gewesen, wo die über Crowdfunding mehr oder weniger fast das gesamte Budget für das Festival crowdgefundet haben, und wenn die dann diese Regeln machen wollen, okay. Aber ein Bäcker darf nicht ablehnen, einen Kuchen für eine Hochzeit. Ja, also ich fand das nicht so schlimm. Völlig, vor allen Dingen in Schweden, aber nicht okay. Ich fand es eher seltsam, dass sie das dann, dass sie halt die Veranstalter so geknechtet haben. Die Leute, die da einfach zur Arbeit gegangen sind, ach ja, heute Abend ist ein Festival hier, okay. Und dann, ich darf hier nicht raus. So, das finde ich einfach seltsam, dass sie es hätten ja auch einfach lassen können. Wen interessiert das denn, wenn die Leute da Kram hätten sie auch einfach lassen können. Arbeiter. Und wenn das vor allen Dingen in Schweden ist, wo sie sich das auf die Fahne schreiben, dass das so hier geschlechtergerecht und alles ist, da sieht man dann mal, was sie darunter verstehen, nämlich genau das. Aber normalerweise ist es halt eben nicht in Ordnung. Also. Ja, so ähnlich wie in England, das Tate Britain will männliche Künstler verbannen, steht ja da. Und da reicht eigentlich die Einleitung, wenn man kurz runterscrollt. Die Tate Britain in London hängt im kommenden Jahr temporär die Werke der männlichen Künstler der letzten 60 Jahre ab, zugunsten der Künstlerinnen. Ich finde das einen grandiosen Plan, lobt Elke Buhr, Chefredakteurin der Kulturzeitschrift Monopol. Ja, das ist als einen grandiosen Plan zu bezeichnen. Das ist natürlich eine Frechheit, aber auch die Aktion an sich ist natürlich nicht gerade förderlich, ne, für das Verständnis untereinander oder so, was ich da sagen soll. Das ist aber eine Assi-Aktion. Also die Stokowski noch gesagt, es werden ja keine Werke abgehängt oder so. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass das irgendwie auf die Kultur durchschlage oder so mit dem MeToo und so weiter. Ja, da ist zum Beispiel ein Beispiel. Ne? Aber seien wir auch mal ganz ehrlich, Tate, moderne Kunst seit den 60er Jahren, okay. Wie viel Prozent der Bevölkerung interessiert moderne Kunst der letzten 60 Jahre? Wer geht in so ein Museum? Wahrscheinlich irgendwie Touristen oder so. Ja, aber wie viele Leute betrifft das wirklich? Wie viele Leute beschäftigen sich eingehend mit moderner Kunst in ihrem Leben und haben auf nichts mehr Bock, als nach London zu fliegen und in die Tate zu gehen? Wie viel Prozent der Menschen sind das? Das weiß ich nicht. Das ist ein Randproblem. Das ist eine radikale Geste für Ameisen. Ja, ja. Rolex macht jetzt einen Diamanten auf jeder Uhr pink für die Frauen. Radikale Geste, oder? Das ist so. Ja, das ist also allgemein so ein Problem, dass sie von Gesten und Symbolen leben, ne? Das häufig nicht mehr ist, aber manchmal eben doch. Aber ja, die Gleichberechtigung in Deutschland stagniert. Das ist auch hier von diesem Weltwirtschaftsforum, ne? Ja, das ist auch mal. Jedes Jahr diese komischen Zahlen raus. Das ist ja sowieso irgendwie nicht ganz in Ordnung, dass sie da veröffentlichen. Soweit ich weiß, sind zum Beispiel die Zahlen werden besser, wenn die Männer früher sterben oder so. Also das Verhältnis. Frauen haben weiter deutlich schlechtere Bildungschancen als Männer. Warum? Ja, das ist vollkommener Humbug. Und ich habe das nämlich jetzt auch schon gelesen gehabt die Woche über, weil das leider auch von einer FDP-Politikerin, die auch im Bundestag sitzt, verteilt wurde. Ich sage jetzt mal nicht welche. Und auf jeden Fall, ja, es ist grauenvoll. Also zum einen, dass sie jetzt hier ständig irgendwie von Welt auf Deutschland dann irgendwie hier wechseln und dann mit diesen Plätzen hier irgendwie arbeiten, wo kein Mensch irgendwie weiß, was da jetzt, also das kann ja so toll sein, wie es will, ne? Das ist dann trotzdem nur Platz 5 irgendwie, weil irgendwelche anderen Länder irgendwie, keine Ahnung, 0,1% mehr Frauen irgendwie in Führungspositionen haben oder irgend so ein Bullshit. Somalia verdienen auch alle gleich viel, ne? Egal, ja, das heißt ja überhaupt gar nichts. Das heißt überhaupt nichts. Und das heißt auch schon gar nicht, dass man sich irgendwie drum kümmern muss, weil irgendwas schlecht ist oder so. Aber es wird alles so hingestellt. Also beim Zugang zur Bildung sieht es besser aus. Hier attestieren. Warte mal. Attestieren die Autoren der Bundesrepublik, die Gerechtigkeitslücke zu fast 98% geschlossen zu haben. Warum schreibt ihr dann da oben drüber, dass Frauen schlechtere Chancen in der Bildung haben? Ja, vor allen Dingen, was bedeutet denn das überhaupt, die Gerechtigkeitslücke? Was bedeutet das denn überhaupt, die Gerechtigkeitslücke in diesem Zusammenhang? Also ich meine, weil ich würde mal darauf tippen, dass Männer immer noch am seltensten in Deutschland Abitur machen zum Beispiel. Aber das ist wahrscheinlich egal, oder was? Also 98% ist nicht gut genug. Also ja, die Gerechtigkeitslücke, ne? Wer kennt sie nicht? Die Gerechtigkeitslücke in der Bildung. Also ich zweifle sowieso mal die Methodik an, wenn die hier irgendwie auf 98% von irgendwas kommen, weil das ist utopisch. Ja, so perfekt läuft es ja auch nicht. Naja, ich meine, was ist denn diese Lücke? Das ist ja die Frage, was diese beschissene Lücke halt eben ausmacht. Haben Sie da irgendwie die Nachhilfe... In Angeboten, da gibt es doch keine solche Lücken eigentlich gar nicht. Die Nachhilfezeiten also, genommen oder was? Ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Haben Sie da irgendwie geguckt, wer wie viele Stunden Nachhilfe kriegt oder wie und herausgefunden, dass Männer irgendwie 3 Stunden Nachhilfe im Durchschnitt mehr kriegen oder so und haben sich deswegen gedacht, ja, da ist aber die Leistungslücke nicht geschlossen oder was? Also, oder Gerechtigkeitslücke. So ein Humbug. Also da weiß ich, das habe ich auch mal irgendwann nachgelesen, glaube ich, dass die so ganz komische Kriterien noch haben. Ja, muss ja so sein. Ich meine, wie kommst du sonst aus so einem Kram? Und dieses ganze Platz irgendwas ist halt auch vollkommener Schmarrn. Aber ich muss wirklich sagen, wenn man mit 98% auf Platz 97 ist, dann würde ich doch ganz gerne sehen, wer auf Platz 1 ist. Die haben dann über 100%, ja? Also ja, quasi negativ. Mit Sternchen und aufsteigende Tendenzen, ne? Meine Güte. Gleichberechtigung stagniert. Hm. Ja, hier, da benutzen sie wieder Gleichberechtigung. Hm. Ja, statt dem, was eigentlich vorangetrieben wird, Gleichstellung. Ja, und Gerechtigkeit, haben sie aber auch gesagt. Minijobs sind eine Sackgasse, insbesondere für Frauen, meint DGB News. Die meisten betroffenen Frauen sehen das nicht so. Ich weiß, wir hatten das letzte Woche schon. Aber einfach nur nochmal das grafisch sich anzuschauen, wenn du den Satz hingeknallt bekommst, der Minijob ist eine Sackgasse in meinem Berufsleben, dann sagt die absolut überwiegende Mehrheit, das trifft überhaupt nicht, das trifft nicht zu. Und es tut mir furchtbar leid für diese 4 und 5, bei denen das zutrifft. Und ich wünschte mir, dass ihr in dem Job angekommen seid, wo ihr euch hocharbeiten und aufstocken könnt von der Zeit her und so. Und es ist auch blöd, wenn man in eine Firma kommt, wo es sozusagen den eigenen Weg, den man einschlagen will, nicht vereinbar ist mit seinem Vorgesetzten. Das ist blöd, aber an der Stelle sollte man sich doch einfach mal hinhocken und sagen, vielleicht treffen erwachsene Menschen Entscheidungen in ihrem Leben, die sie freiwillig und gerne so machen. Und nicht unbedingt, weil irgendwo, ich weiß nicht, so die Unterdrückung lauert. So. Ich meine, die ganze Minijob-Sache, ich meine, da läuft genug schief. Und was es ja im Endeffekt nur ist, ist quasi eine Teilzeitangestelltenposition nur eine Kategorie drunter. Ja, und durch die Minijob-Sachen, durch die wenige Abgaben und so, sparen die Arbeitgeber doch relativ viel. Und welche Jobs diese Minijobber da machen, Also ob da wirklich das adäquat bezahlt wird für die Verantwortung, die die da teilweise übernehmen mussten, ist auch wieder eine ganz andere Sache. Aber ja, generell stimme ich dir auch zu. Ja, aber das System mit den Mini- und Midi-Jobs ist ja auch im Endeffekt nur ein Feigenblatt, damit die Leute keine ordentlichen Arbeitsverträge abschließen müssen in Teilzeit. Soll vielleicht dazu noch gesagt werden. Ansonsten stimme ich dir zu. Ja, das ist hier mal wieder unser wöchentlicher Sebastian B. Huldigung. Ja, der hat immer so gute Takes, da, der muss einfach, weißt du. Bin ich auch nicht so schlecht? Hm? Finde ich gar nicht so schlecht. Alle 30 Sekunden, dass er das mal anmahnt, dass das doof ist. Ja, also Amnesty International hat irgendwie überhaupt alle 30 Sekunden wird irgendwie eine Frau Opfer von Hassrede irgendwie im Internet. Und hier sieht man dann, dass das in Wahrheit halt eben 1,2% von den Aussagen generell ist. Und weil es 1,2%, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass das Schizophrene aggressiv sich im Internet generell ausdrücken, aber 1% der Bevölkerung würde zum Beispiel in die Kategorie Schizophren fallen, die im Leben, im Laufe ihres Lebens erkranken, psychotisch sind und eventuell sich auch mal daneben benehmen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Schizophren diese bösen Tweets senden. Wenn sozusagen ein negatives Event wie eine schizophrene Erkrankung 1% ist, dann kann man sich doch auch vorstellen, dass zum Beispiel so eine krasse negative Haltung, dass das vielleicht gar nicht mal so weit verbreitet ist in der Gesellschaft, sondern wirklich so eine kleine Minderheit ist, über die wir uns dann die ganze Zeit in den Medien anhören dürfen, wie furchtbar die sind, während der absolut überwiegende Anteil der Bevölkerung nichts mit dieser Negativität zu tun hat. Wir die ganze Zeit Journalisten und Politiker am Rad drehen, dass wir doch irgendwelche Gesetze brauchen und die Debattenkultur verroht und man kann sich nicht mehr unterhalten und tralala. Und dann haben wir einen Haufen Leute, die sich auf 1,2% der Interaktionen besinnen und nicht der absolut überwiegende Anteil, der positiv ist oder zumindest neutral. Und das finde ich so, Leute, kommt schon, so 1,2%. Das ist so eine Störgröße im Prinzip, die man nicht wegrechnet oder wegstreicht, wenn man es achten kann. Ja. Ja, jetzt kommt meine richtige Schockernachricht. Vergewaltigungen in Rostock sind meist vorgetäuscht, nämlich 80%. Laut diesem Artikel hier. Und der Hammer bei der ganzen Sache ist auch noch der Grund, warum die vorgetäuscht wird. Und das sollte den Leuten mal richtig zu denken geben, gerade hier irgendwie unseren Aktivistenfreunden. Der Hauptgrund ist scheinbar, dass irgendwie ja Geltungsdrang halt in der Clique irgendwie als was Besonderes gelten oder so. Wird halt erzählt, man sei vergewaltigt worden, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und da haben wir ja heutzutage mit unserem ganzen Survivor-Gerede und diesem ganzen Zeug eine wunderbare Umgebung für geschaffen, dass sowas blüht und gedeiht. Geltungsdrang. Hyderabad, das ist aber auch mal eine ordentliche Hausnummer, 80%. Hashtag ja, um das ein bisschen in Kontext zu setzen, wir reden hier über, ich glaube, 80 bis 90 Fälle, von denen 80% Fake sind, was natürlich unglaublich ist, aber man muss dazu auch sagen, dass natürlich die Anzahl der gemeldeten Fälle dementsprechend in den letzten Jahren auch hochgegangen ist. Ja, aber wir reden hier immer noch über unter 100 Fälle und davon sind 80% erlogen. Das heißt, es passiert leider immer noch was. Ja, aber es sagt ja auch keiner, dass nichts passiert, aber es ist mehr als die Hälfte. Und wenn man den Leuten glaubt, die diesen Krempel verzapfen, irgendwas von wegen, das waren ja angeblich nur 0,0 irgendwas Prozent, die da irgendwie gelogen sind. Nee, es sind 80%. Ja, also ich meine, es waren früher, glaube ich, sogar 60%. Jetzt Rostock stößt da ein bisschen raus mit 80%. Aber dass die meisten Sachen gelogen sind, ich meine, ich weiß das aus persönlichen Gesprächen mit Leuten, die im Polizeidienst sind, es ist in der Regel so, dass es nie komplett ausgeschlossen wird, dass es erlogen ist. Das hört sich hart an. Ist auch besser so. Aber die Polizisten wissen Bescheid, die glauben, dass die wissen, dass die Mehrzahl der Fälle erlogen ist. Leider. Hört sich hart an, aber ist so. Ja, dann ist ja, das ist ja gut. Das ist die beste Nachricht, die ich seit langem gehört habe. Das bedeutet ja, dass die Aktivisten noch nicht durch sind mit ihrem Kram, von wegen, man muss alles glauben, weil da wollen sie ja gerne hin. Und dem gegenüber steht halt eben das hier, die Realität. Ja. Ja gut, ich meine, was auf Anwaltsebene passiert, ist vielleicht wieder eine andere Sache, aber zumindest die Polizisten sind in den Ermittlungen dahingehend schon, die wissen einfach aus dem Alltag, ja, die Anschuldigungen kommen schnell, weil es ja auch nichts kostet, eine Anschuldigung rauszuhauen, in der Regel. Und Ja, ja, ist ne? auch heftig. Ja, hier hat ein Bundespolizist so eine neue Art von, wie soll man sagen, Sexualgewalt ausgeführt. Und zwar ist das wohl, wie wenn man das Kondom abzieht und dann in der Frau abspritzt oder so. Und da gab es jetzt eine Strafe für, obwohl das gar nicht richtig nachweisbar war oder sowas in dem Fall auch. Also da haben wir eine neue Bedrohungsform. Auch dafür kann man davon beschuldigt werden, ohne dass er irgendwas war. Da wird dann auch keine Gewalt mehr sein oder so. Er hat behauptet, das Kondom wäre kaputt gegangen und hätte das abgenommen und er sich einen gewedelt oder so stattdessen. Und sie hat eben behauptet, er hätte in sie rein ejakuliert und dafür hat er eine Strafe gekriegt. Schon ziemlich krass. Also auch der Puffbesuch ist nicht komplett ohne Gefahren. Wisst ihr Bescheid? Das heißt jetzt Stealthing, ja? Angeblich ist das ein neuer Trend aus Amerika. Ich verstehe zwar nicht ganz, was das soll, was man davon haben soll oder so, wie soll man sagen, als Straftäter in dem Fall. Aber ja, es ist offensichtlich oder angeblich ein neuer Trend, weiß ich nicht. Glaube ich noch nicht so ganz. Mal gucken. Vielleicht kommt da noch was in der Form herein in nächster Zeit. Tja, interessant auf jeden Fall. Ja, Manspreading on a plane, also Manspreading im Flugzeug. Und hier geht es nicht darum, dass der Mann breitbeinig sitzt, sondern dass der Mann natürlich die Dominanz über die Armlehne links und rechts jeweils für sich beansprucht. Und Frauen sind da natürlich in der unterlegenen Position, vor allem wenn sie in einem Flugzeug in einer Dreierreihe in der Mitte sitzen. Ja, weil, wenn man sich mal überlegt, die Armlehne, das ist jeweils 12% links und rechts vom Sitzbereich, ja, und Frauen geben quasi ein Viertel ihres Sitzbereiches an Männer ab. Weil die Alternative wäre ja, dass man irgendwie den Arm drauflegen muss und dann könnte der Mann ja auch den Arm drauflegen und dann wird man sich berühren und wird den Puls fühlen und das ist ja so schlimm. Ja, das hat für eine Schutz. kleine Aufregungswelle im Internet gesorgt, die ich mitbekommen habe. Mal, passiert ja selten genug, die ist relativ schnell auch wieder abgeebbt, weil es wirklich sehr dämlich ist, aber es soll mal Erwähnung finden. Weil es ja, ich meine, wenn du zwischen Amy Schumer und sonst wem eingeklemmt bist in so einem Flugzeug und du bist nur so groß wie Berlusconi, dann hast du auch die Arschkarte gezogen. Ist das Ich nicht auch, je eher. nachdem, wie dick die Arme sind, passen wird auch zwei drauf. Ne? Ja, man kann sich auch Warum nicht? Da einigen, du die Hälfte des Fluges, ich die andere Hälfte des Fluges. müsste Ich man weiß aber gar nicht. kompensieren für. Oh. Ja. Ja, also ich weiß nicht, wie es im Flugzeug ist. Ich bin ja auch einer der Leute, die im Flugzeug immer leiden, weil ich ja ein bisschen überdurchschnittlich groß bin. Und deswegen, ja, ich bekenne mich schuldig. Ich beanspruche die Armlehne für mich. Aber ich sitze immer am Gang, also nur 12%. 12% toxische Maskulinität im Flugzeug. Ah, hier geht es um einen Wissenschaftler, der hat die Fotoalgorithmen ein bisschen analysiert. Idee, Dieser totale Perversling benutzt Mathematik, um jedes Bild in ein Penisbild zu verwandeln. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich einen deutschen Begriff für Dickpick oder sagt man auch Dickpick? Ich bin gar nicht so firm da drin. was? Also die Nicht schlecht. Germanistin Susi Grime sagt Dickpick. Naja. Dickpick, okay, dann benutzen wir Dickpick. Ja, also im Endeffekt, ich weiß nicht, ob man das hier zeigen kann auf dem Kanal, wenn du ein bisschen runterscrollst, siehst du ein paar Beispielbilder. Ja, Der Moment mal, und dann haben wir gar keine Möglichkeit mehr zu streamen am Ende. Ja, also es ist deswegen relevant, weil der Herr, der hat sich im Endeffekt den Algorithmus angeguckt, der Bilder analysiert, ob die gewisse Elemente enthalten, sage ich mal. Ja, und hat einfach diesen Algorithmus reverse engineert und den auf eine Bildmatrix gelegt, um Bilder nach diesem Schema zu verändern. Und wenn man sich die Bilder anschaut, irgendwelche Landschaftsbilder oder irgendwelche Bilder mit Brücken und Hochhäusern drin, welche Formen die dann annehmen nach diesem Algorithmus. Ja, also entweder kannst du es jetzt zeigen oder jeder kann sich das vorstellen. Ich empfehle mal, sich das einfach anzugucken, weil ich finde, das ist eine sehr lustige Aktion. Leider gibt es diesen Algorithmus-Salat quasi, sonst hätte ich damit auch schon ein bisschen Blödsinn angestellt. Ich sehe das kommen, der Typ wird interviewt, der Journalist guckt den an und sagt, aber warum? Ja, ich meine, einfach nur nochmal, um das Bild irgendwie visuell zu zeichnen, stellt euch einfach vor, eine Skyline mit Hochhäusern und der Algorithmus läuft drüber und auf einmal sieht das Ganze, die ganzen Hochhäuser sehen sehr viel organischer aus. Sagen wir es einfach mal so. Apropos organischer. Die organisch gewachsene Polyamore Bewegung in den USA ist die höchst revolutionäre politische Waffe gegen das Establishment. Und zwar applaudieren sie in dem Artikel dessen, dass die heute nicht mehr ganz so kommunistisch sind wie in den 60er Jahren und dass man mittlerweile auch so ein bisschen libertärer ist. Und, man redet halt davon, dass es persönliche politisch ist und dass jetzt irgendwie man Communities hat, die es in fast jeder Stadt gibt und dass es dann auch familienfreundlicher geworden ist und ja, es ist einfach so ein Artikel, der sich der Bewegung annimmt und ich weiß auch nicht, alles muss irgendwie ein politisches Statement haben, so man will jetzt hier gar nicht direkt Marriage Equality einfordern, weil man den Staat gar nicht involvieren möchte und ich weiß nicht, das ist so ein Artikel. Wie wird das mit dem legalen Status? Slippery slow. Also aktuell ist es noch so, dass sie sich eben da nicht darum bemühen wollen, dass Ehen in die Richtung gemacht werden, weil man nicht möchte, dass sozusagen der Staat sich einmischt in die Beziehung. Aber die haben schon geschrieben, noch. Also vielleicht kommt da ja noch mal was und dann können wir gucken, ob wir woke genug sind und da auch nicken beim Slippery Slope. Mit ja, Polyamören läuft man Polykamin. Das ist doch eine der weniger radikalisierten Gruppen. Also wenn die noch radikalisierter werden, dann da hoffe ich mal nicht drauf. Das sind meist eigentlich so die chilligsten Leute. Revolutionäre politische Waffe. Degeneriert. Oh, Entschuldigung. Genau. Ja, also was heißt chillig? Also ich kenne genug irgendwie verrückte Social Justice Leute, die wir über die Jahre gesehen haben, die das von sich behaupten, dass sie Polyamor-Dingsbums werden. Also. Ja, aber sagen die das explizit? Ja, also, ja, die sagen das explizit. Also ich weiß nicht, ob die das wirklich tun oder ob das einfach nur so viel bedeutet wie. Ob das einfach nur so viel bedeutet, wie ich mir was ganz Besonderes oder so, aber ja. Innerhalb des Artikels sagt er auch, muss einen besonders hohen IQ haben, um das zu machen. Also, ja, und Anthony Birch war auch Polyamöre. Ja, also so dämlich, wie das klingt, ich kenne tatsächlich in meinem privaten Umfeld Leute, die das halt, ja, die damit gut klarkommen in ihrem Leben. So, ja, und die sind in keiner Weise irgendwie radikal und die haben auch ein Netzwerk und Stammtische und sonst irgendwas und sowas, aber die sind in keiner Weise irgendwie politisch unterwegs. Ja, ich glaube, die versuchen da einfach nur eine weitere Gruppe für ihren Zweck zu missbrauchen. Das ist einfach ein Swingerclub, in dem du bist, Bryce. In dem du jetzt dir gerne als neue Bewegung verkaufen willst, meinetwegen. Endlich was Neues von Betül Ulusoy. Ja, der Sacha Baron Cohen, der hat scheinbar mit seiner Extrem-Comedy mit einem Typen zusammengehockt, wo es ihm dann nachher ganz komisch geworden ist. Und dann hat er das Videotape dem FBI gegeben, aber das FBI hat die Ermittlungen nicht aufgenommen. Aber der Artikel ist schon so ein bisschen verstörend. Also er hatte den Verdacht auf einen pädophilen Ring. Und er hat sich mit einem Hotel Heini von dem Edelluxushotel unterhalten und hat den gefragt, wem er denn anrufen kann, wenn man eine Leiche zu entsorgen hat von einem Minderjährigen. Und er hat ihm dann einen Anwalt empfohlen und irgendwie ein verstörender Artikel einfach so. Also, ja. Sacha ja, Baron. Baron Cohen ist ja im Endeffekt ein britischer Comedian, der immer irgendwelche Rollen in irgendwelche alter Egos schlüpft und dann Dokumentarfilme oder Kinofilme oder wie auch immer man das bezeichnen will, macht. Und der wollte halt auch so eine Amerika-Tour machen, wahrscheinlich mit einer ähnlichen Intention wie die Relozio-Story. Und ja, der hat das gefunden, was er gesucht hat. Ich habe schon so ein paar Previews gesehen, die gibt es bei YouTube. Aber das hat er halt auch gefunden. Ja, und das ist halt ein Problem. Weltweit, überall. Und es hat nicht immer was mit Pizza zu tun. Und der nächste Take von der Daily Wire, der kommt aus New York. Und es gibt ja Desmond, minderjährige Drag Queen, die irgendwie in der Öffentlichkeit in den USA hochgejubelt wird. Und der hat scheinbar in einer Erwachsenenbar auf der Bühne getanzt. Und die News fand ich auch sehr verstörend, weil... Ich weiß nicht, es heißt immer so Diversity, Pay us Respect, etc. und tralala und so. Und irgendwie so, wie kann das sein, dass irgendwie die Eltern oder die Clubbesitzer, weißt du, wie viele Leute saßen bei der Entscheidung miteinander und haben da nichts gesehen, so dass das irgendwie nicht gut ist, was man da macht, so. Und auf jeden Fall, die Bar nennt sich der $3 Bill und dort hat der für Geld abends für die Leute getanzt und ich weiß nicht, und die meinten, dass das sexueller Natur war. Also ein bisschen anders war es schon, aber ich meine, generell hast du schon sehr gesagt, das ist auch ein also Thema. Zumindest stand es im Artikel, dass es sexueller Natur war. Also ja, also ja, also ich meine, das stimmt schon, aber nur so ein paar Details. Also generell ist das ein Thema, was mich sehr aufregt. Ich sage, es gibt eine Sendung, die heißt RuPaul's Drag Race. Die ist dafür verantwortlich. Ja, weil was wir hier sehen, ist eine Kombination zwischen Eltern, die halt ihr Kind ausnutzen, um Geld zu verdienen, und ja, ein Medienzirkus. RuPaul's Drag Race ist im Endeffekt eine Transvestiten-Show in Amerika, was wunderbar ist. Allerdings mein Kritikpunkt ist, dass die halt auch immer wieder Minderjährige animieren, daran teilzunehmen, das populär machen, und darüber ist der hier auch bekannt geworden. Auf welchem Sinne ist das? Ich weiß gar nicht. Ja, also der, sage ich einfach mal. Und in der jetzigen Situation ist es halt so, dass der immer mehr Publicity sucht. Der macht das schon seit ein paar Jahren. Der ist jetzt 11 Jahre alt, der macht das schon seit ein paar Jahren. Ja? Und jetzt ist er halt in so einer Bar gewesen, wo er ist nicht dafür bezahlt worden, dass er dort aufgetreten ist, sondern er ist einfach, ja, der ist da reingeschmuggelt worden und hat dann getanzt. Jemand hat sein Handy rausgeholt aus Promotion-Zwecken. Dann hat er da gestrippt, also nicht, dass er nackt war, aber halt so Oberteil, Unterteil, aber die zwei Lagen von Kleidung halt runter schon. Ja, ziemlich eklig für mich anzusehen, ja. Ich habe es mir mal angetan, einfach mal um zu gucken, was überhaupt dran ist. Ja, ist frei verfügbar im Internet alles, ist ja, aber, und Leute haben ihn halt mit Geldscheinen beschmissen, so aus dem Affekt, wie man es halt mit Strippern macht, und aber bezahlt worden ist er dafür nicht. Außer da ist halt hinter den Kulissen Geld geflossen, das wollte ich nur sagen. Ja, der ist jetzt nicht da bezahlt aufgetreten. Oh Gott. So. Aber trotzdem, ich kann da einfach nur mit einem Kopfschütteln da hocken. Einerseits ist es halt, wie gesagt, die Eltern nutzen das Kind aus, und dann gibt es noch diesen Medienzirkus darum. Das ist gar nicht, ich würde das gar nicht als so großes gesellschaftliches Problem sehen. Allerdings ist das natürlich Zunder, ja, weil da Leute, weil das wieder Diskussionen aufs Trapez bringt, die eigentlich beendet waren. Ja, slippery slow. Hardcore-Konservative haben ja immer gesagt, ja, was ist denn, wenn wir das erlauben, dass Homosexuelle zusammen sein können, dann gehen die als nächstes auf die Kinder. Und alle haben ja immer gesagt, nein. Wobei der Logik ja auch ein bisschen dämlich ist. Ja, nur jetzt passiert genau diese Scheiße und jetzt kommen diese Sachen wieder hoch in Amerika bei einem Thema, was eigentlich, ich meine, beendet war. Aber der Zusammenhang zu irgendwelchen freien Gesetzen ist aber nicht so richtig klar. Wieder Munition gibt. So. Und vielleicht wollen die das ja sogar. Wer weiß. Ach, Der Zusammenhang zu Gesetzen ist mir dabei ja, irgendwie nicht klar. Ich hasse einfach diese Pädohurensöhne. Ja, ich auch. Aber trotzdem, der Zusammenhang zu irgendwelchen freieren Gesetzen für Schwule, der ist mir nicht klar. Ja, das war damals in der Diskussion wirklich so, dass gesagt wurde halt, wenn wir jetzt das erlauben, dann kommt als nächstes Pädophilie. Also das, ja, aber der macht das schon eine Weile. Das heißt, das ist irgendwie, der macht das und währenddessen ist irgendwie was erlaubt worden. So. Also irgendwie sehe ich den Zusammenhang nicht so. Aber ist auch vielleicht nicht so wichtig. Es ist tragisch. Tragisch. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen durch. Ja, ekelhaft finde ich das auch. Also, ja. Ach ja. Ja, war vielleicht jetzt der nötige Schnitt. Wir kommen jetzt hier zu was aus der leichten Unterhaltung. Paramount wird nächstes Jahr also ein All-Female-Reboot von Braveheart bringen. Melena Dunham in der Titelrolle. Außerdem Melissa McCarthy, Amy Schumer, Beyoncé, also alle sind dabei. I, you may fight and you may die, run and you may live another day, being oppressed by heteronormative gender constructs, she yells. But dying in a concentration camp run by Mike Pence many years from now, would you trade all the days from this day to that to come back here and tell our patriarchal oppressors that they may take our lives, but they will never take our access to abortion on demand? The majority of the army, of course, is slaughtered. Naja, das macht die Schlussszene vom Braveheart-Film nicht unbedingt angenehmer, aber vielleicht anschaubarer. Na gut, das ist jetzt fein vielleicht, aber... Sie ist auf jeden Fall kein wahrer Schotte, das kann ich schon mal sagen. Denke ich auch, so ähnlich wie der Artikel hier, kein wahrer Schotte. Ja, und die tragen dann keine Kilts, sondern Hosenkilts, weil muss ja irgendwie... Ne? Ich denke, du könntest unser Ausstatter werden für das Projekt. Ja, auf jeden Fall hier der Clean Code Blog, betrieben von Uncle Bob, schreibt hier, dass die SJWs jetzt quasi vorbei sind. Also alles an Idiotie irgendwie rausgelassen haben, was man noch rauslassen kann und keinen interessiert es mehr. Es geht hier halt um die Programmierszene und im Endeffekt hat man sich jetzt darüber beschwert, dass, also über zwei Dinge. Das eine war über das agile Manifesto, dass das halt eben developed by a bunch of white dudes wäre. Und das ist halt mit dem Patriarchat hat das zu tun. Also agil ist halt so eine Art, wie man Projekte planen kann, beziehungsweise nicht planen kann, wie viele Leute meinen. Also dass man es halt während man das Projekt baut, quasi da noch Änderungen an der ganzen Planung halt vornehmen kann. Und da gibt es dann so Vorschriften, wie man diesen Prozess dann irgendwie steuern kann. Und das ist halt agil und das ist angeblich vom weißen Patriarchat gebaut, wie die SJWs hier in der Programmierung sagen. Und außerdem haben sie sich beschwert über den Begriff Domain-Driven Design, weil das nämlich mit 3xD abgekürzt wird, was angeblich eine Körbchengröße wäre. Und ja, deswegen ist natürlich das Domain-Driven Design sexistisch und darf man nicht benutzen. Ist der Bescheid. Das ist, also ich finde das gut, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen. Dann machen die wenigstens in der Realität nichts kaputt. Hat der Linus sich mal wieder gemeldet? Ich habe noch nichts wieder gehört von ihm. Aber ich glaube, der ist auch nicht agil. Ja. Ich meine, nur weil, auf welche Szene hat sich das denn jetzt so bezogen? Einfach die allgemeine Programmierszene? Ja, Entwicklerszene oder? Halt, ne? Also diese Begriffe sind halt so allgemeine Begriffe für Trends, die es im Moment gibt. Also Domain-Driven Design bedeutet, glaube ich, dass man erst irgendwie die Datenstruktur entwirft, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich habe damit noch nicht gearbeitet. und alles andere dann halt davon ableitet. Und ja, das Agile ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ist halt so eine Art von Projektmanagement, die man halt möglichst offen hält für Änderungen, deswegen halt das Agile, dass man da sich bewegen kann, quasi beweglich. Und da gibt's halt so einen Leitfaden dafür, das ist dieses Manifest, was die meinen, was halt eben vorschreibt, dass es da verschiedene Personen gibt in so einem agilen Prozess, die dann für verschiedene Dinge halt verantwortlich sind. Und ja, das sind halt so allgemeine Dinge, die Leute, die in der IT arbeiten, heutzutage damit mal in Berührung kommen. Also mit dem agilen Prozess noch eher als mit dem Domain-Driven Design. Aber ja. Ja, danke für den kleinen Exkurs. Hier habt ihr einen Artikel, der bei Areo erschienen ist, von unserem James A. Lindsay. Ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden, mir den komplett durchzulesen. Er ist auch etwas länger, aber ich habe nach den ersten Zeilen schon gemerkt, dass unsere Zuschauer sich wahrscheinlich sehr darüber freuen werden, wenn sie hier ja einen guten Take zum Thema Social Justice als Religion lesen werden. Wohl bekomm's. Ja, das ist hier nochmal, hier geht es um die Central European University, das war ja diese Universität von George Soros in Ungarn, und um die Gender Studies, weil nämlich diese Andrea Petrö oder wie auch immer das ausgesprochen wird, die hier interviewt wird von der Taz, das ist die Professorin für Gender Studies an dieser Universität gewesen oder eine von den Professoren auf jeden Fall gewesen. Und die darf jetzt hier nochmal in der Taz erklären, warum das halt ein Angriff auf die Demokratie ist, dass man keine Geschlechterstudie mehr hat. Natürlich mit den üblichen Klischees, dass ja. Ja, genau. Man kann sowas doch machen, oder nicht? Dass ja quasi die. Dass ja quasi die, so. Die ganzen Rechten und andere Akteure halt über dieses. Über diesen Hass auf Gender-Ideologie quasi vereint werden und dann das halt eben ablehnen. Ja, und zur Erinnerung, wer diese Person ist, weil die haben wir nämlich vor ein paar Jahren schon mal gehabt, habe ich hier nochmal das Video, was wir damals gezeigt haben, hier von der 5. Internationalen Konferenz zur Holocaust-Forschung bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da wird halt eben hier mit der Dame gesprochen. Und also ich werde das jetzt nicht nochmal vorspielen, aber generell geht es halt darum, dass sie irgendwie Gender-Perspektive in die Holocaust-Forschung irgendwie reinbringen soll, was mir auf jeden Fall ja enorme Übelkeit verursacht, weil ich meine, was soll dieser Scheiß? Also warum braucht man da so ein ja, aber den Frauen ging schlimmer oder so beim verfickten Holocaust? Also blaue Haare. Ja, und das natürlich auch, ja. Also finde ich auf jeden Fall ganz schön crazy. Aber ja, Bundeszentrale für politische Bildung, da habt ihr es. Alter. Ja. Einfach nur Alter. Ich da denke ja schon, ich habe schon viel gesehen, aber da ist dann auch, Leute, komm. Alter. Ja, also dieses Video, das haben wir tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal gezeigt, als das neu war. Weil wir machen das ja schon eine Weile. Und wir hatten das auch schon mal dem Crowd in Tea empfohlen. Der hatte das auch in einem von seinen Videos schon mal verwurstet. Also wundert euch nicht, wenn das für unsere ganz alten Zuschauer ein alter Hut ist. Aber ja, es ist halt schon ein bisschen, ja, Gender Studies. Ganz wichtig. Demokratie geht komplett flöten, wenn wir das nicht haben. Das Stiftung Waren. Ach, das war. Ja. Hallo. Kreuzfahrtschiffe im Test. Abgasreinigung mangelhaft. Die Stiftung Warentest hat die Kreuzfahrtbranche unterschätzt und untersucht und ging an Bord von 12 Schiffen. Geprüft wurden Sicherheit, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und so wichtige Sachen wie Fazit, dicke Luft, aber sicher. Ja, also auf Kreuzfahrtschiffen ist alles wunderbar. Das einzige Problem ist, Ja, der Treibstoff. Ich weiß jetzt nicht, ob der andere Artikel dazu, ob du den auch mit in die Links reingenommen hast, Chris, weil der Punkt ist der. Hier wird im Endeffekt bemängelt, dass Kreuzfahrtschiffe also der Treibstoff, den Kreuzfahrtschiffe benutzen, ist sehr ähnlich wie der, den Tanker benutzen. Ja, das ist am wenigsten raffinierte Öl, Schweröl, was die einfach verfeuern können und damit können die fahren. Und das ist billig und das bringt die dahin, wo sie hin müssen. Die müssen ja nicht so schnell fahren, aber es hat halt einen sehr starken Anteil an Sulfaten, Sulfiten, Kohlenstoffdioxid und anderen Sachen. Und ja, es gibt im Endeffekt eine Regelung, eine internationale Marineregelung, die vorschreibt, dass ab dem Jahr 2020 ein Schwefelanteil von unter 0,5% im Treibstoff vorhanden sein muss für Kreuzfahrtschiffe. Und das ist ein sehr großes Problem, über das keiner wirklich redet, außer auf den einschlägigen Seiten. Wir haben ja gerade gesehen, Kreuzfahrtschiffe, die sind ziemlich dreckig. Ja, ich möchte da auf einen Trend hinweisen, beziehungsweise auf eine Sache hinweisen, die man parallel zu anderen Sachen sehen kann, weil das ist einfach total offensichtlich. Es gibt die Regelung, ab 2020 müssen die einen Treibstoff von unter 0,5% Schwefelanteil benutzen. Die müssen dafür die Schiffe umbauen oder sie müssen sie stilllegen oder sie müssen Strafen zahlen. Und die Strafen, die sind so hoch, dass es sich einfach kommerziell nicht mehr lohnt. Ja. Es werden deswegen jetzt Schiffe gebaut, die mit Flüssiggas fahren. Ja, das ist jetzt so der Trend. Allerdings, bis die Schiffe gebaut sind, dauert das halt Jahrzehnte, um die alten Flotten auszutauschen. Die Einbau. Ja, Filter oder sowas kann man da nicht benutzen. Oder? Also der Punkt ist der, wenn wir das Jahr 2020 erreichen, dann werden einfach sehr große Teile der Kreuzfahrtschiffe stillgelegt werden müssen, weil sie entweder nicht mehr wirtschaftlich sind, weil sie nicht rechtzeitig umgebaut werden können, weil die Kapazitäten einfach nicht da sind oder weil sie einfach keinen Treibstoff bekommen, weil nur 10% aller Raffinerien überhaupt in der Lage sind im Moment, diesen Treibstoff herzustellen für diese Schiffe. So. Und das ist, also es gibt nicht genug Treibstoff für die Schiffe. Die Raffinerien versuchen umzubauen, die haben aber Probleme, weil sie nicht genug Investitionskapital haben und so weiter und so fort. Deswegen jetzt mein Tipp. Wenn ihr eine Kreuzfahrt buchen wollt, bucht sie noch nächstes Jahr. Weil ab 2020 könnte das problematisch werden. Und wie gesagt, auf der einen Seite wird darüber berichtet, oh, die Schiffe sind zu dreckig und auf der anderen Seite gibt es diese Regelung, die in dem Artikel mit keinem Wort erwähnt wird, aber die hinter der Berichterstattung steht. Da sollte man mal drüber nachdenken. Aber man könnte prinzipiell mit Filtern nachhelfen, oder was? Man kann theoretisch Filter einbauen, aber die Filter nicht genug raus. Dann braucht man den Treibstoff, der nicht vorhanden ist und es können nicht genug Schiffe umgebaut werden in der Zeit bis 2020. Das Problem ist vorprogrammiert und die Frage ist einfach nur, wird das Recht überhaupt umgesetzt? Es gibt Spekulationen, dass bis zu 60% aller Kreuzfahrtschiffebetreiber im ersten Jahr einfach illegal weiterfahren werden und es darauf ankommen lassen und darauf spekulieren, dass einfach nicht genug Kontrollkapazitäten da sind. Aber ja, auf welcher Ebene ist das denn verabschiedet worden, dieses Recht oder Gesetz? Das ist eine IMO-Verordnung, das ist der UN angesiedelt. Das ist schon seit Jahren so. Ich hatte es sogar schon mal in einem vorigen Stream irgendwann mal erwähnt, nur ich wollte es jetzt noch mal ein bisschen breit treten, weil das ist einfach eine Sache, die kommt. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas sehe über Kreuzfahrtschiffe und darüber in der Tagesschau, in den Tagesthemen, es kommt immer mal wieder, ja, und das wird nie erwähnt, obwohl das einfach Fakt ist. Naja. Ja, schauen wir mal, was wird. Frau Barley hatte wieder eine super Idee und wollte den Vermietern verbieten, die Grundsteuer auf die Miete umzulegen, was natürlich irgendwie schon deswegen Quatsch ist, weil man ja als Vermieter immer alle Kosten auf die Mieten umlegt. So, das ist, selbst wenn ich das dann irgendwie nicht mehr so ausweisen darf, sondern muss das irgendwie anders ausweisen, dann würde ich das über eine andere Mietpreiserhöhung dann reinholen oder zu versuchen reinzuholen mindestens. Das ist eine total bescheuerte Idee. Mit sowas würde ich irgendwie nicht an die Presse gehen oder an die Öffentlichkeit, wenn ich so eine hätte. Finde ich jedenfalls. Also, er hat immer wieder eine Sprechblase abgelassen. Ja, die nur des Zeigens wert ist, ne? Sonst nichts eigentlich. Eine totale Blödsinn, finde ich. Hat man ja auch im Prinzip so um die Ohren hauen. Also, will keiner, braucht keiner und ist auch, kann man auch was gegen machen, sozusagen. Funktioniert nicht. SPD, Frau Barley. Heiderabad, das Baukindergeld, 48.000 Familien haben bereits darauf zugegriffen und ich frage mich, warum man irgendwelche Formulare ausfüllen muss, um dann was vom Staat zu bekommen und warum man das einfach weniger Steuer an sich zahlt. Ja, ich weiß auch schon warum, so kann man sich hinstellen, so tun, als ob man was gemacht hätte und die Leute müssen nochmal einen extra Weg gehen, damit sie das Geld bekommen. Ich fände es viel schöner, wenn wir uns sowas wie Baukindergeld sparen würden und einfach den Menschen von Anfang an weniger von ihrem Lohn wegnehmen. Weil es gibt Familien, die finden jetzt zum Beispiel eine Reise mit der Yacht schöner, mit dem Dampfer, was auch immer, und wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt was das Haus bauen, sondern wollen irgendwas anderes, sagen wir, Solaranlagen kaufen. Die sagen, wir wollen kein Eigenheim, aber wir wollen uns bei einer Solaranlagenfabrik beteiligen oder sowas oder wollen eine große Reise machen oder sowas. Und den Familien, denen gibt man nicht die Möglichkeit, frei zu entscheiden, was sie in der Wirtschaft fördern wollen, aber man nimmt jetzt Geld in die Hand und schmeißt es Leuten hin, die die Eigentum kaufen. Und ich bitte einfach weniger Staat eingreifen in die Wirtschaft, desto eher ist die Wirtschaft in der Lage, die Menschen zufriedenzustellen, desto weniger sich der Staat daran beteiligt. Was man wohl machen kann als Privatmann ist, wenn du jedes Jahr Steuern zurückbekommst, dass du im Prinzip darum bittest, dass sie das auf einen monatlichen Betrag umlegen und dann ziehen sie im Prinzip weniger Steuern monatlich ab, aber dafür kriegst du dann auch keine Bezahlung mehr. Ne? Ja, bevor wir zum nächsten Thema gehen, da möchte ich auch noch sagen, dass solche Förderzuschläge ja meistens in Finanzierungskonstruktionen verwendet werden, weil die meistens nur eine gewisse Höhe abdecken, die nicht ausreichend sind für irgendwelche Projektvorhaben. Und deswegen sind natürlich private und staatliche Banken immer sehr gerne dabei, um da noch die Finanzierungslücken zu füllen. Und das wird dann halt auch quasi als, ja, ich will jetzt nicht sagen, versteckte Verkaufshilfe für Bankberater benutzt, aber de facto ist es ja so. Weil beantragt man das, man geht zu seiner Bank und dann sagt einem der Banker, okay, wir machen dies und das und das ist dann der Baustein da drin. Und bei diesen ganzen Baukindergeldsachen, ja, wenn man zur Bank geht und sich diesen Bonus mitnehmen möchte, dann sollte man sich ordentlich beraten lassen. Das ist alles, was ich dazu sage. Alle wollen nur euer Geld. Nicht vergessen. Berliner Polizei. Polizist verschickte Drohbriefe. Ein Berliner Polizist hat gestanden, Drohbriefe mit persönlichen Daten von 21 Personen versandt zu haben, die vermeintlich der linken Szene zugerechnet werden. Er droht darin, die Daten an Rechtsextreme weiterzuleiten. Oh. Ja, das ist auch passiert, zumindest laut Tagesschau. Ja, ist ja noch mehr eigentlich passiert. Es sind ja noch diese merkwürdigen Gruppen bei der Polizei im Moment in der Diskussion, die angeblich rechte Netzwerke darstellen und so. Sehr, sehr verwirrend alles gerade. Ja, ja, und wenn hier steht, dass das eine Reaktion, eine persönliche Reaktion auf die Veröffentlichung von den Bildern von Polizisten bei einem Einsatz der Rigaer Straße ist, okay, dann wird das auch ein bisschen klarer, warum der Typ das gemacht hat. Okay. Also falsch ist es weiterhin, aber ja, 3.500 Euro wegen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz. Also da wurden Bilder von Polizisten auf der Rigaer Straße veröffentlicht und das ist jetzt so eine Racheaktion gewesen quasi. Und der hat dafür irgendwelche Leute, Bilder von Linken offensichtlich. Oder Leuten, die er für Linke hält. Ja, wer weiß, was er für Drogen bekommen hat. Weiß man ja nicht, oder stand es da auch bei? Schau doch nochmal ein Stück hoch, Chris. Ich habe das auch nur aus dem Augenwinkel mitgekriegt. Ah, ne, ja, Drohbriefe an diese Leute. Okay. Diese Daten in eure Gesellschaft. Zentrum für politische Korrektheit, okay. Die Daten der Betroffenen an die Identitären, die autonomen Nationalisten oder die Bullen oder wen auch immer weiterzuleiten. Ja, die Bullen ist gut. Ja, aber ich meine, das mit der Veröffentlichung der Polizistenbilder ist natürlich auch nicht so nett. Meine, von Polizisten gibt es zwar auch Bilder auf der Seite polizei.de oder so, aber. Der Hirbel hat nicht wirklich keine Handschuhe angehabt, als er das gemacht hat, oder? Unglaublich. Tja, das nicht für die Aktion, sollte man nicht machen. Aber warum der denen mit der Polizei droht, wundert mich schon. Weil als Polizist sollte er doch wissen, was da passiert. Aber ich. Das hier ist ein Tweet von Nicola Bär, über den ich mich gefreut habe. Sie hat geschrieben, wir werden dafür sorgen, dass weder der autoritäre Angriff der Rechten noch der ökomoral-diktatorische Angriff der Linken gesellschaftlichen Erfolg haben wird. Ökomoral-diktatorisch, ja, das geht fast so gut runter wie Ökomarxismus. Das, ja, das war's. Ich habe mich nur so halb drüber gefreut. Weil dieses Ding mit dem Öko, also ich meine, dieser ganze andere Scheiß mit Frauenförderung und so, ist jetzt nicht gerade Öko, aber finde ich auch ziemlich moraldiktatorisch von den Linken. Ja. Ja, der Bindestrich, ne? Mein kleines Miesmacher. Ist der jetzt für eine Abtrennung oder eine zusätzliche oder ist das nur hier in der Schrift geschuldet? Öko, Bindestrich, Komma, fehlt eigentlich. Moral, ja. Diktatorisch. Ja, ist nur die Ökomoral gemeint oder die Moral und die Ökomoral? Ja, ist nur die Ökomoral gemeint, in diesem Fall würde ich sagen, und ja, das ist halt eben schade. Die Dinge, die mir auch recht geben, so. Dann kann man mehr kritisieren, ja. Hier hat eine AfD-Politikerin ein Urteil kassiert bekommen dafür, dass sie jemanden eingestellt hat, nachdem sie gewählt worden ist und mit dem Einstellungsdatum irgendwie scheinbar ein bisschen nicht so ganz ordentlich umgegangen ist. Und vor Gericht wurde sie jetzt verurteilt, wegen Betruges zum mehr Geld einkassieren. Wo ich mir dachte, Mensch, da musst du doch heutzutage wissen, dass wenn du ein bisschen extra Geld brauchst, dass du dir einen Vortrag gibst oder anhörst. Schon wieder fest. So. Und nicht beim Einstellung von einem Mitarbeiter in deinem Büro. Aber da darfst du nicht beschummeln. Das ist doch Arbeit. Ja, aber du musst, wenn du Geld haben möchtest als Politiker, dann schon auch eine Rede halten oder arbeiten, zumindest Papiere vorweisen können, wo das draufsteht, dass du eine Rede gehalten hättest. Jetzt hört mal, wie die aussieht, die AfD-Straftäterin. recht freundlich. Ja. Ja, auf jeden Fall, das wird da wahrscheinlich um irgendwelche, weil es gibt ja so ein Budget von den Parlamenten für die Angestellten der Abgeordneten. Und ich denke mal, dass sie dann wahrscheinlich da Geld bekommen hat, halt für eine Anstellung, die es noch gar nicht gegeben hat. Also das. Genau. Achso. Ich habe jetzt so verstanden, dass die Löhne nicht ausgezahlt hat, korrekt, aber okay. Nee, die Mitarbeiterin hatte den Betrug gemeldet und ihr Arbeitsvertrag, da war ein anderes Datum drauf, wie der Tag, wo es angefangen hat, damit mehr Geld eingestrichen werden konnte. Und das hat die Mitarbeiterin angemahnt und deswegen ist es zu der Verurteilung gekommen. Ja, das hier finde ich ja eigentlich mal einen Lichtblick, wo es in Berlin einen großen Aufruf zu braucht und das Ganze dann eher in Staatsamt umfunktioniert wird, ist hier im Fall der ermordeten Skandinavierin, eine Dänin und eine Schwedin, glaube ich, war Norwegerin, haben sich Leute zusammengefunden und vor den Botschaften der Länder Blumen niedergelegt und auf diesem Schal steht irgendwie kein Terrorismus oder Nein zum Terrorismus. Irgendwie, weiß ja nicht, kann natürlich auch einfach eine PR-Aktion sein. Waren auch wohl nicht unglaublich viele Leute, wobei ich das in so einem Land halt auch nicht erwarten würde. Marokko war aber bisher relativ frei davon, oder täusche ich mich? Hm. Naja, aber, nicht unbedingt frei, ja. Würde ich jetzt nicht sagen. Ja, also die haben auch ihre eigenen Probleme, aber ich würde schon sagen, generell, der Durchschnittsmarokkaner, ich glaube, der ist schon, also ich halte diese Aktion für überzogen, das ist auch, den Durchschnittsmarokkaner interessiert das nicht so sehr, aber der lehnt das schon doch generell eher ab, würde ich sagen. Und Marokko ist ja sowieso nochmal als Königreich und als sich selber als expansionistische, machtsehende Westsahara, sage ich nur, machtsehende Nationen nochmal so ein Spezialfall. Die haben auch mit Islamismus zu kämpfen, aber so große Probleme haben die zum Glück nicht. Ja, schon haben sie so hört man immer weniger aus Tunesien. Man hört immer weniger aus Tunesien. Das macht mir mehr Sorgen. Okay. Mal gucken. Wenn ich was finde, bringe ich mal was zu Tunesien. Da ist es im Moment wohl nicht so super. Ja. Ja, sind die beiden Frauen auch nicht so richtig nett. Naja. Gehen wir zum Irak. Besuch in Bagdad. Masjid Basis für Rückkehr irakischer Flüchtlinge. Juhu, da freut er sich direkt. Der bestangezogene Politiker ausgestiegen, ey. Ja, ich auf dem Bild gar nicht fit, Alter. Ich habe das auch hauptsächlich eigentlich eingereicht wegen dem Foto, ja. Okay. Super. Ja, was denn? Walk straight up with your shoulders back. Ja, das ist eine Comicfigur. Was genau, haben wir da welche? Wenn du einen Iraker siehst, streiche ihn. Ja, auf jeden Fall, ja. Rückkehr irakischer Flüchtlinge. Alles wieder in Ordnung. In Sachen Irak hatten wir neulich eine Anfrage, wo ich einen Artikel rausgeben sollte, der sich darum handelt, dass ein Minister vom Irak, ich bin mir nicht mehr sicher, war Arbeitsminister oder Minister des Inneren, dass der während der Flüchtlingskrise davon gesprochen hat, dass wir als Deutschland ihm die guten Leute, die gut ausgebildeten Leute wegnehmen. Und ich finde diesen Artikel partout nicht mehr. Ich habe diese Information mehrfach bei den Weltraumaffen erzählt, aber ich finde diese Info nicht mehr. Aber ich muss da mal noch nachgucken. Aber ich wollte es nur von der Seele haben, dass ich die Info nicht mehr finde. Wenn sich einer an den Artikel erinnert, bitte schickt mir den zu. Das wäre lieb von euch. Also quasi der ehemalige Zensurminister meint, alles locker im Irak, keine Probleme mehr. Gut zu wissen. Im Klassenzimmer sieht es anscheinend anders aus, ha? Huh? Hm. Ja, der Artikel, der ist von mir und der hat negative Zahlen, die jetzt nicht so wunderbar sind, aber die Gruppe der erfassten Schüler, die sind jetzt nicht so hoch. Ich habe versucht, die Originalstudie von der Seite zu ziehen, die erwähnt wird, war jetzt aber nicht in der Lage, das zu finden. Aber es ging hier um, Muslime werden auf der ganzen Welt unterdrückt, dagegen müssen sie sich mit Gewalt zur Wehr setzen, haben 19,8% der Schüler für einen richtig und guten und wichtigen Satz gehalten. Fast ebenso viele bejahten den Satz, es ist Pflicht jedes Muslims, Ungläubige zu bekämpfen und den Islam auf der ganzen Welt zu verbreiten, 18,6%. Knappes Fünftel fand auch, dass gegen die Feinde des Islams mit aller Härte vorgegangen werden müsse, 17,7%. Tendenziell war die Zustimmung bei den männlichen Schülern etwas höher als bei den weiblichen. Die Unterschiede waren jedoch nicht signifikant. Muslimen ist es erlaubt, ihre Ziele notfalls auch mit terroristischen Anschlägen zu erreichen. 3,8% bejahten den Satz. Und auffallend ist, dass in relevanter Größenordnung sogar die sunnitische Miliz, Islamischer Staat und Terroranschläge begrüßt werden. So finden es 8% der antworteten jungen Muslime richtig, dass ihre Glaubensbrüder im Nahen Osten versuchen, durch Krieg einen islamischen Staat zu gründen. 8%? Ja, schön, aber 8% ist jetzt ehrlich gesagt auch eine Zahl, wo man sagen muss, okay. Ne? Weißt du noch damals, als die da spielt bestimmt noch so ein bisschen Edgelord-mäßiges in dem Alter noch eine Rolle und so. Weißt also, du noch, als die AfD bei 8% war? 30% hätte ich mir mehr Sorgen gemacht. Das finde ich eher, finde ich eher beruhigend. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen zurückgegangen. Wie sind denn die Vergleichszahlen zum Vorjahren da? Preis, hör mal auf. Weißt du noch, als die AfD bei 8% war? Da war am nächsten Tag Reichstagsbrand und kurz drauf sind die braunen Horden in die Parlamente gestürmt. Weißt du das nicht mehr? Da willst du jetzt hier 9% verharmlosen, oder was? Nee, so geht's nicht. Ich meine nur, ich hätte da jetzt mit mehr gerechnet, muss ich sagen, weil ist auch immer die Frage, wer sagt denn bitte, ich unterstütze Terrorismus in der Befragung? Wie doof kann man denn sein? Also wenn mich jemand das fragen würde in irgendeiner Befragung, würde ich sagen, nein. Ja, deswegen meine ich ja, also Prozent, das liegt meistens, das einfach nur sagen, weil warum auch immer. Ja. Deswegen ist 8%. Ja, es waren, glaube ich, 9. Klasse war es, glaube ich. Ich bin positiv. Aus 2005. Ah, Outrage. Und es waren nur Palästinians. Ja, 9. Terrorists. Ja, Verzeihung, Abel. Es war 9. Jahrgangsstufe und von 10.638 Jugendlichen waren 500 mit muslimischem Glauben. Also die Anzahl ist auch nicht so hoch. Also nur noch so. Ja, hier haben wir einen Artikel, der ist mir zugesandt worden von einem Zuschauer. Ich habe mir jetzt nicht so genau angeguckt. Also es geht im Endeffekt um ein bisschen undurchsichtige Finanzierung von palästinensischen Vereinigungen, gerade jetzt, wo UNFRA ja weniger Geld bekommt von den Amerikanern, dass halt direkt mehr Finanzierung über Goethe-Institute und sowas erfolgt. Aber ich steige nicht so ganz durch, aber es war meine Empfehlung und bin etwas unvorbereitet auf den Artikel. Aber schaut es euch an und nochmal, Amerika hat ja gesagt, dass die UNFRA, also die Organisation, die für Palästina zuständig ist, weniger Geld bekommen wird, beziehungsweise gar kein Geld mehr von Amerika. Die haben natürlich nur einen Teil bezahlt, aber wie so oft einen großen Teil. Ja, Donald Trump zieht US-Truppen aus Syrien ab. Politiker reagieren bestürzt. Das ist ja auch eine Meldung gewesen, die jetzt die Woche durch die Nachrichten ging. Ja gut, ich meine, was der Donald Trump dazu sagt und was der Putin dazu sagt, ist ja relativ irrelevant. Die müssen ja in der Öffentlichkeit immer irgendein Narrativ erzählen. Aber Fakt ist ja im Endeffekt, dass die amerikanischen Truppen in Syrien ohne UN-Mandat stationiert waren und ohne dass der souveräne Staat Syrien gesagt hat, es ist okay, dass die US-Truppen hier stationiert sind. Deswegen ist das eigentlich ein Zustand, der unhaltbar ist. Und wenn die US-Truppen jetzt nicht mehr in Syrien sind, kann man das eigentlich nur begrüßen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass die US-Truppen eine Pufferzone gebildet haben zwischen den. Also einerseits haben die eine militärische Pufferzone gebildet zwischen den syrischen Truppen und den kurdischen Truppen und andererseits eine diplomatische Barriere zwischen den türkischen Truppen und den kurdischen Truppen. Und wenn die Amerikaner jetzt aus Syrien sich zurückziehen, was, wie gesagt, eigentlich sinnvoll ist, weil das völkerrechtliche Mandat, was die Amerikaner gerade in Syrien verfolgen, ist sehr fragwürdig, sage ich mal vorsichtig. Wenn sie sich jetzt zurückziehen, dann hat man im Endeffekt die Kurden, die Türken, die Syrer und die Reste von ISIS, die in Syrien um die Dominanz kämpfen werden. Und die Frage wird im Endeffekt sein, was machen die Türken und die Kurden? Sind die weiterhin verbündet oder wird der Erdogan sich so verhalten, wie er sich in der Vergangenheit gegenüber Kurden verhalten hat? War das nicht auch ein Versprechen von Trump, dass er sich dachte, ich hole die Soldaten aber so langsam raus? Ist er nicht auch so ein bisschen drum? Ja, aber auf sowas kann man doch nichts geben. Ja, jetzt hat er. Ich erinnere nur an die Mauer wird jetzt ein Zaun aus Stahlbarrieren, sehr vorhersehbar. Keine Mauer, kein Zaun, so ein Mittelding, so eine typische Trump-Aktion halt. Ne? Da sammeln aber welche schon auf. Bei Internet-Crowdfunding-Plattformen wollen sie eine Milliarde sammeln, um die Mauer zu bauen, weil Trump das nicht hinkriegt oder so. Ja, es gibt einen, für Leute, die das nicht wissen, es gibt einen Crowdfunding-Sache, die haben, wie viel haben die jetzt? 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen haben die gesammelt. Einfach ein Veteran, ein Armee-Veteran, der 3 Gliedmaßen im Krieg verloren hat, der hat diesen Fundraiser gemacht und die haben ein paar Millionen gesammelt, aber das ist alles Blödsinn. Meiner Meinung nach. Aber ist halt auch wieder, ja, sowieso. Die Mauer haben, aber wie gesagt, der Trump hat heute ja gesagt, hier, die Mauer sieht so aus, ne, wird ein Zaun werden aus 6-7 Meter hohen Stahlbarrieren und ja, dann typische Trump-Aktion. Ja, und dieser Artikel hier vom Intercept, der geht nochmal auf ein paar Punkte ein, die ich gerade genannt habe. Und natürlich, die US-Truppen werden nicht komplett abziehen aus Syrien. Es werden weiterhin vor Ort Spezialeinheiten sein. Weiterhin kooperieren die Amerikaner ja mit den Kurden vor Ort. Und zwar nicht nur mit Truppen, sondern halt auch mit ja, Beratern, Ausbildern, wie auch immer man das bezeichnen will. Und das wird weiterhin so sein. Deswegen ist es halt die Frage, was macht die Türkei? Geht die Türkei jetzt gegen die Kurden vor oder nicht? Ja, weil die Kurden haben ja gesagt, wir wollen unseren Kurdenstaat haben. Und der Kurdenstaat, der würde dann, wenn die Kurden erfolgreich wären, würde der halt Teile von Syrien und Teile vom Irak beinhalten. Und ja, wenn die schon so viel Landmasse haben, dann hat die Türkei, beziehungsweise Erdogan, hat ja natürlich die Befürchtung, dass sie dann noch weitergehen. Ja, und noch Teile der Türkei vielleicht beanspruchen. Wie gesagt, die Kurden und Erdogan ist halt eine sehr komplizierte Geschichte. Ich habe vorhin auf Twitter noch gesehen, so Videos von Truppentransporten in der Nähe von der türkisch-syrischen Grenze, wo ich mir auch dachte, ja, die in der Region, das wird alles gut. Es ist alles in Ordnung. Und hier noch eine Sache, die auch in die gleiche Kerbe schlägt wie vorhin, dass die Amerikaner nicht wirklich komplett Syrien verlassen werden. Die Amerikaner haben jetzt mit Ungarn tatsächlich eine Kooperation gemacht, es geht im Endeffekt darum, dass explizit christliche verfolgte Minderheiten in Syrien unterstützt werden. Sei es mit Hilfe vor Ort, sei es mit militärischer Verteidigung vor Islamisten oder Umsiedlungsmaßnahmen oder finanzieller Hilfe für geflüchtete Leute, aber halt explizit für christliche Communities in Syrien. Manche Leute würden jetzt sagen, so ja, das ist vielleicht ein bisschen exklusiv, dass es nur für christliche Leute ist, aber es gibt halt sehr viele Programme, wo, ja, wenn man den Anekdoten folgt, die Christen meistens die Letzten sind in der Reihe, die da halt irgendwelche Fördergelder bekommen. Deswegen an sich einerseits natürlich auch wieder eine typische Propagandasache, so ja, wir fördern die Christen da. Aber ich meine, ist ja zu begrüßen. Ne, die Türkei könnte die Christen auch ein bisschen mehr fördern, auch gerne im eigenen Land. Ja, die Amerikaner, also die amerikanische Regierung, die prüft jetzt Reporte, dass bestimmte Waren, die nach Amerika verschifft worden sind, in Gefangenenlagern oder Konzentrationslagern, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, für China, in China produziert worden sind. Wir haben ja über die Provinz Xinjiang schon mehrmals geredet und über sehr viele Leute, die da verschwunden sind aus sehr seltsamen Gründen. Ja, und die landen halt im Endeffekt in diesen Umerziehungslagern und in diesen Lagern haben die anscheinend so viel Zeit, dass sie halt auch Sachen produzieren können. Das sage ich jetzt mal euphemistisch. Und da ist den Amerikanern jetzt aufgefallen, dass bei bestimmten Produkten halt, ja, wenn man mal guckt, wo kommen die konkret her, da kommen die halt aus diesen Lagern. Und ja, mich persönlich hat das so ein bisschen an IKEA und die DDR erinnert, sage ich einfach mal. Und im Zusammenhang mit den ganzen Sachen, die da gerade zwischen China und Amerika passieren, auf Handelsebene, ist es halt auch sehr interessant, weil, ja gut, ich meine, es gibt diese Fabrikkomplexe in China, wo die Arbeiter halt auch unter sehr schlimmen Bedingungen arbeiten müssen teilweise. Ich denke mal, die Auffangnetze von Apple, wo die Leute sich vom Dach gestürzt haben aus Selbstmordgründen, die sind ja anekdotisch mittlerweile schon fast ein Meme geworden. Aber diese Lager in Xinjiang sind halt nochmal was ganz anderes. Und das ist jetzt vielleicht so eine Grenze, die dann doch nicht mehr mit irgendwelchen kapitalistischen Produktionsbedingungen, die in Amerika akzeptiert werden, einhergehen. Und mal gucken, vielleicht gibt es jetzt auf diplomatischem Wege von den Amerikanern Druck, dass sie da mal die Lager auflösen. Aber das ist auch wieder sehr optimistisch gedacht. Ja. Traurig, das Ganze. Der Artikel ist halt auch gespickt mit ein paar Details, wie die Bedingungen in den Lagern sind. Wer sich das geben will, bitte sehr. Wieder eine Recherche-Reportage von einer großen Nachrichtenplattform, nicht von einer Zeitung oder so. Mir fällt in letzter Zeit immer öfter auf, dass diese News-Distributor, Reuters, AFP, DPA, dass sie immer mehr selber Recherche machen mit Journalisten vor Ort und nicht nur Nachrichten verteilen. Und die Recherchen, die machen, sind in der Regel sehr gut. Das vielleicht noch als kleiner Hinweis. China und Russland machen zusammen ein Experiment, um die Atmosphäre etwas zu verändern. Ja, letzte Woche hatte ich ja auf die Sache angesprochen, dass halt gewisse Leute sagen, ja, wir müssen wegen dem Klimawandel Chemtrails machen. Ich kürze es jetzt einfach mal ab. Und China und Russland machen das jetzt halt schon seit einiger Weile. Und ja, haben das jetzt veröffentlicht und die verändern halt quasi Atmosphärenschichten, um in gewissen Regionen bessere Ernten fahren zu können und machen jetzt große Projekte, dass sie halt das flächendeckend auf Kontinentniveau ausrollen können. Nicht nur auf Regionen begrenzt, sondern die wollen jetzt zusammenarbeiten und das ausrollen, dass die halt in gewissen Regionen von Nordchina und Mittel- und Nordrussland halt gewisse Wettersituationen erzeugen, dass da halt Pflanzen wachsen können und Getreide und andere Sachen, wo jetzt halt Schnee ist und so. Wir reden hier von Temperaturveränderungen im Bereich von bis zu 12 Grad Durchschnittstemperatur. Ist es hier abgesprochen? Ja. Das wird schon. Das ist schon okay. Lass die mal machen. Also was das für Folgen und sonst was hat, da können sich natürlich alle nur die Haare raufen, aber das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, es gibt ja HAARP in Alaska, das ist eine Antennenanlage von Amerika gesteuert und die benutzen das, um quasi Hochenergiewellen in die Ionosphäre zu strahlen. HAARP-Wetterkriegsführung, muss man wissen. Wofür das jetzt benutzt wird, da gibt es sehr viele Verschwörungstheorien drüber, aber ein Satz, wofür es auf jeden Fall benutzt wird, ist sogenanntes globales Radar. Das heißt, Radar, was um die Erdkrümmung herum funktioniert. Und da ist es tatsächlich so, dass halt gewisse Partikel von Flugzeugen verstreut werden und diese Anlage schickt dann die Wellen um die Erdkrümmung herum, was normales Radar nicht kann. So, dafür ist HAARP da und für tausend andere Sachen, will ich gar nicht reingehen. Und die Chinesen und die Russen, die bauen jetzt auch so eine Anlage. Das noch dazu, im großen Maßstab. Irgendwie dreimal größer als HAARP. Das ist die andere Seite der Geschichte. Aber na gut. Macht daraus, was ihr wollt. Am Ende steht diese Anlage dann in der Mitte der sogenannten Zone und die Stalker streichen durch die verfallenen Gebäude. Ja. Ja, also dass sie angeben, dass die 12% Durchschnittstemperatur verändern können, finde ich schon extrem signifikant, weil das ist viel. Ja, lokal durch Auflösung oder Höhlung von Wolken kannst du da schon eine Menge machen. Die ungefähr die Hälfte der Größe von England hat, von der Fläche her, die mit dieser Technik jetzt schon beeinflusst haben. Okay. Das ist schon krass. Naja. Oh. Containing Japan. Ein sehr langer Artikel für Leute, die sich interessieren, was im Pazifikraum so vor sich geht. Ist wirklich ein sehr, sehr langer Artikel mit sehr vielen, sehr interessanten Informationen. Um es kurz zu fassen, Amerika ist sehr abhängig von China, aber Amerika ist noch viel abhängiger von Japan. Ja, weil einfach der ganze maschinelle Prozess und Fertigungsprozess sehr verwoben ist mit Japan. Und auf diplomatischer und politischer Ebene sind Japan und Amerika ja nicht die besten Freunde. Das erwähne ich immer ganz gerne. Also Japan und Amerika sind diplomatisch nicht die besten Freunde. Würde man jetzt nicht so denken, ist aber tatsächlich so. Aber wirtschaftlich sind die total verwoben und können, und Amerika ist tatsächlich abhängiger von Japan, als Japan von Amerika ist. Japan ist ja sehr expansionistisch unterwegs, kommerziell expansionistisch, nicht territorial. Und es gibt halt jetzt sehr viele Bestrebungen in Amerika, die Japaner ein bisschen einzugrenzen. Wobei da natürlich zu beachten ist, was passiert mit China und was passiert mit Japan. Gibt es einen neuen Konflikt zwischen China und Japan? Also über die Feiertage jetzt absolute Leseempfehlung. Dauert eine Stunde bestimmt, bis man durch ist, um alles auch zu verstehen. Und wenn man was nicht weiß, nachzuschlagen, lohnt sich auf jeden Fall. Sehr guter Artikel. Von The Atlantic. War ja vorhin bei der Fired News Score ziemlich weit oben, aber der Artikel ist sehr gut. Handelt es sich um einen interessanten Artikel, der auf eine Studie verweist, die, was war es, 80 Seiten etwa lang sind. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu lesen, aber wenn man sozusagen wissen möchte, was in der Think Tank Sphere im Westen drüber gedacht wird, das hier speziell kommt aus Schweden, dann ist das ein ganz guter Anhaltspunkt, sozusagen, was von unseren, ja, Think-Tank-Eliten gedacht wird und wo man dann auch davon ausgehen kann, was bei Politikern Anklang haben wird. Also sehr zu empfehlen, falls jemand sucht, über die Feiertage ein Dokument zu lesen. Sehr zu empfehlen. Ja, und dann... In 2019. Ja, hier ein Artikel von unserem inoffiziellen Partnerkanal vom Council of Foreign Relations. ja, es ist ein sehr kurzer Artikel. Wenn du ein bisschen runterscrollst, kann man sich die 5 Punkte angucken. Es ist jetzt nichts unbedingt so Weltbewegendes, aber das Jahr neigt sich ja dem Ende zu. Und so langsam... Worauf sollte man achten? Also die typischen Punkte, Amerika und China haben Rivalität, der Mittlere Osten hat weiterhin Spannung, Ukraine, Russland, also nichts, was man nicht... Venezuela. Einfach nur mal so als kleiner Hinweis, worauf man nächstes Jahr achten. Die Ukraine, ja, da passiert ja gerade wieder was. Ne? Ich fand auch immer den Forecast von Stratfor, finde ich auch immer ganz interessant. Die haben oftmals ein Weihnachtsspecial, wo man zumindest per E-Mail, wenn man einen Probemonat macht, bei denen kriegt man auch den Forecast für 2019 kostenlos. Also ich finde so Forecasts immer interessant. So, auch wenn die jetzt oftmals nicht direkt das treffen, was dann wirklich sozusagen die News macht, finde ich das immer ganz interessant. Also. Ja, also um es nochmal zu sagen, also der CFR sieht halt, dass bei den Spratly Islands, was ein Territorium ist im Pazifik, dass es da zu einem Konflikt kommen könnte wegen Förderrechten zwischen China und Russland, China und Amerika. Einfach deswegen, weil Amerika immer mehr zum Erdöl- und Erdgasproduzenten und Exporteur wird und deswegen auch seine Rolle ein bisschen verändert gegenüber anderen Leuten und ein bisschen aggressiver wird, was Förderrechte angeht, wie es in der Vergangenheit war. Und der andere Punkt, der auch noch besonders herausgehoben wird, dass das Phänomen von Flüchtlingen in Amerika, also von Südamerika nach Nordamerika, ähnliche Ausmaße annehmen wird wie von vom Nahen Osten und von Afrika nach Europa dieses Jahr, also nächstes Jahr, laut CFR. Also wir hatten ja jetzt diese ganze Caravan-Sache, die ja eine ziemliche PR-Aktion war und die jetzt damit geendet ist, dass einige Aktivisten oder Provokateure versucht haben, die Grenze zu stürmen, sich verhaften haben lassen. Und der Rest ist jetzt in Mexiko und muss in Mexiko warten und kann ihre Asylanträge nach Amerika stellen. Wenn die die genehmigt bekommen, können sie einreisen. Wenn nicht, dann sind sie halt in Mexiko. Also die Situation wird sich wohl sehr stark verschärfen, laut Einsichten des CFR. Mal gucken. Hier gibt es von dem Atlantic Council einen Report, The Kremlin's Trojan Horses. Da gab es auch einen ersteren Report, der sich die Debatten in den Parlamenten angeguckt hat und sozusagen Narrative bzw. Talking Points die halt sich am Kreml organisieren oder von Russia Today zum Beispiel kommen, analysiert hat, wie die denn in Parlamente gekommen sind. Und ich bin leider auch noch nicht dazu gekommen, den Report hier zu lesen, aber ich fand den vorangegangenen Report ganz interessant, einfach weil man sozusagen die News-Headline hatte und direkt was halt ein Parlamentarier gesagt hat. Und ich fand das ganz interessant. Und ja, Atlantisches Konzil, und da kann man auch viel drüber sagen, wie die denn ihre Wurst machen, wenn sie eine Wurst machen. Also, aber trotzdem sehr hochgradige Informationen, die man im Laufe des Jahres dann wieder in anderen News-Outlets sieht und damit dann so ein bisschen so die Vorausschau hat, was denn in den Medien in den nächsten Monaten gequatscht wird, weil die sich ja auch an den Denkern, den Thinktanks gern auch mal orientieren. Ist der Atlantic Council nicht auch einer von unseren geheimen Tippkanälen? Genau. Dingern, la. Also wir haben auf dem Weltraumkanal, Weltraumaffenkanal, haben wir bei empfohlene Kanäle, haben wir halt CFR, Atlantic Council. Das ist mehr Parodie als ernst gemeint. Aber trotzdem interessant zu wissen. So nebenbei. Kleiner Insider. Die Russen sind wieder unterwegs auf Social Media und nehmen fünfmal zum Mitnehmen, ja? Ja, das Lustige, was halt bei jetzt der letzten Analyse rauskam, eine größere Analyse von welchen Social Media Seiten denn sozusagen von Russland aus die Wahl beeinflusst haben in 2016. Am stärksten wird die schwarze Community innerhalb der USA sozusagen in Beschuss genommen und am stärksten auf Instagram und nicht auf Facebook. Oh, ich wollte gerade sagen, meinst du Instagram? Also es gab einen Typen auf Instagram mit 300.000 Followern. Geht's um den Typen? Weil das ist so böse, die bankt worden. So böse. Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass wir sozusagen langsam merken, dass sozusagen eventuell andere Gruppen auch ins Visier kommen können, nicht nur jetzt konservative Gruppen. Und ich frage mich, ob wir vielleicht in 5 bis 10 Jahren dann auch noch mal einen Report hören, wo sie sagen, ah, MeToo, da wurde auch mal danach geguckt. Aber ja, wer weiß schon. So. Da sollte man mal danach schauen. Aber es gibt ein ganz anderes aktuelles Beispiel, vielleicht kurz zum Einhaken, weil das recht aktuell passiert ist. Es ist mehr oder weniger nachgewiesen, dass genau die wenn es dieser Instagram-Fall und diese ganzen Sachen ist, dass genau die gleiche Technik, die hier den Russen angekreidet wird, von verschiedenen pro-demokratischen Parteiaktivistengruppen in Amerika und manchen, und zwei Zeitungen, glaube ich, die zusammengearbeitet haben mit denen, genutzt wurde, um in den aktiven Wahlen jetzt vor kurzem in Amerika genau diese Strategien zu fahren, um quasi Zwietracht zu sehen zwischen den Kandidaten auf der republikanischen Seite. Und das steht sogar in der New York Times recht ohne Feigenblatt beschrieben, weil das halt wirklich so krass war. Weil die genau das gemacht haben, um was sie den Russen immer vorwerfen, in der aktiven Wahl. Und entweder waren die einfach so parteiisch, dass sie gesagt haben, scheiß drauf, oder die waren einfach so doof, dass sie nicht gemerkt haben, dass sie gerade aktiv wirklich in die Wahl eingreifen mit dieser Sache. Und das hat jetzt auch juristische Konsequenzen für die, hoffe ich mal. Also das ist jetzt gerade relativ frisch passiert und die Empörungswelle auf der konservativen Seite schwappt gerade erst hoch deswegen, weil das schon in 2 Staaten passiert ist, die relativ stark umkämpft waren. Ich glaube Arizona und Texas, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube Arizona auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich Auswirkungen auf den Wahlkampf hatte, wenn man es in der Retrospektive mit einbezieht. Ja? Hier in dem Fall geht es darum, dass ein Instagram-Typ mit 300.000 Followern halt ein Sock-Puppet war, was über eine PR-Firma wieder bespielt wurde mit Content als Auftragsarbeit und ja, gut. Waren das die Russen oder war das irgendwer anders? Wer weiß. Alles ist der Putin, heißt es doch immer. ja, Brexit. Ja, das kann man sich mal angucken, ist relativ kurz, sind nur ein paar Punkte. Im Endeffekt sollte es einen No-Deal-Brexit geben, ändert sich bis Ende 2019 nichts, außer wenn man ein Haustier hat dann muss man einen neuen Pass beantragen für das Haustier, wenn man nach Europa einreisen will. Wenn man ein Lokführer ist, dann muss man eine europäische Lokführerlizenz machen. Und ich glaube, noch so zwei andere Dinge ändern sich. So, und das ist jetzt quasi so die offizielle Ausführung der Europäischen Kommission. Die sagen, hey, wenn kein Deal ist, wird das passieren. Und ich gucke jetzt nochmal, was die beiden anderen Punkte waren. Es waren wirklich nur vier Punkte. Es war wirklich ziemlich... wo habe ich das jetzt gespeichert? Einmal mit Profis. Was geht hier eigentlich? An Price hat fristen, der ist vom Stuhl gefallen. Versucht was oder so, ne? Ja. Ah, rausgeflogen ist er. Ja, ich bin sehr schlau gewesen. Ich habe mir die Seite jetzt aufgerufen und habe deswegen den Hangout geschlossen. Also, um es nochmal zu sagen zu den zwei Sachen, die Haustierpässe, die Lokführer und LKWs werden an der Grenze vom Zoll überprüft werden. Und wenn es Tarife gibt, gibt es Tarife. Ansonsten sind alle Punkte, die sonst kontrovers sind, wie Nordirland beispielsweise, Backstop, die ganze Sache, alles drin. Bis Ende 2019 ändert sich gar nichts zu jetzt, hat die EU-Kommission jetzt schon gesagt, sollte es zum Hard Brexit kommen. Ich sage ja von Anfang an, es wird sich nicht großartig ändern, was für ein Durchschnittsbürger. Und diese ganze Sache mit Brexit-Verhandlungen, Theresa May und so, das ist also so ein riesiges Theater. Schwarz auf Weiß von der EU, was ich schon die ganze Zeit sage. Ja, und ich meine Haustierpässe für Besucher. Hallo? Das ist wirklich ein Problem. Ja. Da müssen wir jetzt eine neue Abstimmung machen über Brexit wegen den Haustieren. Diskriminierung. Ja, weißt du, wer verreist so mit seinem Haustier nach Großbritannien, Alter. Ja, nee, es geht für Leute, die von Großbritannien in die EU einreisen wollen mit ihrem Haustier. Also ich bin früher öfter mal so ein Laster mit Pferden rübergebracht. Ne? Oh Gott. Also ich war selbst überrascht. Weil, wie gesagt, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist nicht wirklich. Ja, LKWs werden kontrolliert. Es gibt vielleicht ein bisschen Zölle für die Dinger bei der LKW-Kontrolle. Aber gut, ich meine, die LKWs werden ja im Moment sowieso kontrolliert wegen der ganzen Flüchtlingskrise, bla. Ne? Und ansonsten hier Klimapolitik, Zoll, Transport, Finanzsektor, alles. Alles bleibt beim Alten, bis Ende 2019 auf jeden Fall. Selbst wenn No Deal. Er hätte es gedacht. Tja. Ach, das freut doch das Herz. Die Financial Times hat den lieben Herrn George Soros zur Person des Jahres gekürt. Juhu! Streck mich nieder mit all deinem Hass. Ach nee, ich krieg die immer durcheinander. Ja, ich meine, es gibt nicht sehr viel dazu zu sagen, außer dass, die Nachrichten der Financial Times sind eigentlich ziemlich gut, objektiv in der Regel. Es sei denn, es geht um gewisse Themen. Und warum die jetzt den George Soros zur Person des Jahres gewählt haben, ich habe die Argumentation auch wirklich nicht nachvollzogen. Die hätten wirklich jede andere Person nehmen können. Vielleicht machen sie es einfach nur, um ein paar Klicks zu ergattern. Ich dachte, wegen seinem gesellschaftlichen Engagement vielleicht oder so, okay. Genau. Kommen wir nun zum Mittleren Osten. Also es gibt scheinbar eine jüdische Verschwörung, die die Türkei davon abhält, ihren rechtvollen Platz als Weltsupermacht einzunehmen. Und Warte, das erinnert mich an was. Wenn ich nur drauf kommen würde. Ich sag's dir gleich. Ich weiß, was du meinst. Nein, aber das hatten wir doch damals auch schon bei dem Putschversuch. Da habe ich auch mal von einem Think Tank was vorgelesen, von Sedat Think Tank. Das war ein Think Tank, der gegründet worden ist von einem ehemaligen NATO-General, der für die Türkei auf dem Balkan aktiv war. Und damals hatten sie auch schon in höheren Think Tank-Reihen so einfach so ein Geschwätz von halt einer Verschwörung, die halt einen unten hält am Laufen. Und das nimmt jetzt halt irgendwie mehr Fahrt auf. Und ich denke mir halt so, Leute, ich wünsche euch den rechtvollen Platz als Supermacht, so, dann brauchen wir auch keine Entwicklungshilfe mehr zahlen, so, go for it, aber ich glaube halt nicht, dass es mit einer Verschwörung was zusammenhängt, und ich glaube auch, dass bei diesem... Wir zahlen seit 2009 keine Entwicklungshilfe mehr in die Türkei. Ja, okay. Aber ich weiß, jedes Mal, wenn ich diese Weltverschwörung, wenn ich das höre, dann denke ich mir so, da schwingt doch irgendwo einfach nur so ein von die haben die Welt unter Kontrolle, das müssen wir auch können. Und das ist halt so eine dämliche, naive, ein dämlicher, naiver Glaube an die Steuerbarkeit der Welt, so, was da mitschwingt. Und das ist einfach zu einfach von der Interpretation der Ereignisse. Also es wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber es ist nicht so einfach. Also ist alles ein bisschen kompliziert. Ja. Ja, hier haben wir eine Sache, die mir so ein bisschen zu denken gegeben hat. Weil das eine etwas, also über die Europäische Zentralbank kann man jetzt denken, was man will. Und über die Practices, die sie halt nutzen, vor allem bei den Open-Markt-Geschäften. Ja, ich habe die Europäische Zentralbank schon genug kritisiert, aber in der Regel sind die relativ objektiv, was ihre Berichterstattung angeht. Wenn es um so Sachen wie Ausblicke finanzieller Art und Weise und wirtschaftlicher Art und Weise geht. Und dass die hier über ein, also Understanding the Slowdown in Growth in 2018, also verstehen, warum 2018 es eine Abkühlung des Marktes gegeben hat. Das ist schon eine sehr, sehr negative Sprache für die EZB. Und wenn man sich den Artikel durchliest, sieht es so aus, als ob die EZB wirklich tatsächlich eine Finanzkrise für die nächsten ein, zwei Jahre erwartet. Und das ist, man hört das ja immer wieder. Aber also, normalerweise die EZB auch immer, ja, es ist super, wir kaufen noch mehr Anleihen, wir öffnen die Kreditfenster noch mehr und alles. Wenn wir dann erwarten, dann nicht, ne? Kennst du doch. Ne? Wie George W. Bush, go out and shop, go out shopping. Ne? Wo hat er ja nach 9/11 gesagt, go out shopping. Ja, also wer sich ein bisschen interessiert für so ein bisschen Fundamentalzahlen von Märkten. Ich fand den Tonfall nur sehr seltsam von der EZB. Ja, normalerweise sind die halt doch ein bisschen entweder optimistischer oder objektiver und nicht so pessimistisch. Dann zu denken. Hier gibt es eine Initiative, die möchte, dass Hammer und Sicheln nicht mehr verkauft wird, zumindest in der Form, wie sie die Sowjetunion repräsentiert. Und ich kann schon verstehen, wo man daherkommt, und auch mit Lithuania, das ist irgendwie was anderes wie, ich weiß nicht, in Frankreich jetzt so, aber Mann, die Sowjetunion, die hat einiges auf dem Kerbholz, aber ich weiß auch nicht, ob mehr Verbote wirklich dazu führen, dass weniger Unfug verbreitet wird. So, Polen hat schon seit längerem vergleichbare Gesetze. Also da kannst du da auch bestraft werden für. Ich finde es vor allen Dingen sehr lustig, dass das Symbol nur einen Stern hat. So eine schlechte Bewertung. Und die Mütze da hat nur zwei. Ja. Ich tue mich da auf jeden Fall schwer. Ich weiß auch nicht. Weißt, wenn du so ein Symbol erlaubst, dann können Idioten sich besser preisgeben, dadurch, dass sie es tragen. Auf der anderen Seite ist es halt auch geschmacklos, es zu erlauben. So, ich weiß auch nicht. Ja, es sind ja nur Symbole. Burnout und Stress führen jetzt endlich mal dazu, dass Unternehmen eine 4-Tages-Woche ausprobieren. Also wer es glaubt. Du wolltest sagen, wir bleiben beim Thema Sozialismus. 4-Tage-Woche. müssen wir unbedingt verhindern. Ja, worum ging es da jetzt? Ja, verschiedene Firmen, die probeweise eine 4-Tage-Woche versuchen. Und? Klappt's? Mehr oder weniger. Die Leute sind zufriedener und müssen jetzt mehr leisten in weniger Zeit. Ein paar besser an. Nee, die Idee ist so, dass durch die ganze Digitalisierung und Rationalisierung eventuell ein Arbeitstag irgendwann fallen wird Richtung Ende des Jahrhunderts. Ja. Ja. Ja, Apple riskiert einen iPhone-Verbot in Deutschland. Weil die haben vor Gericht verloren. Ganz konkret geht es um den Chip-Hersteller Qualcomm, der Apple verklagt hat, weil die Apple gewisse Energy-Management-Funktionen benutzt, die Qualcomm patentiert hat. So ganz verstehe ich es auch nicht. Es ist halt sehr hochkompliziert, aber die haben jetzt im Endeffekt vor Gericht gewonnen. Und die Situation ist jetzt folgendermaßen. Qualcomm muss ein Security Deposit hinterlegen von 669 Millionen Euro für den Fall, dass die Revision sagt, Apple hat doch recht. Aber quasi kann Qualcomm jetzt sagen, wenn die dieses Geld auf den Tisch legen, ja, ihr dürft iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X nicht mehr in Deutschland verkaufen. Du müsstest dich wahrscheinlich dann trotzdem nichts verändert, weil das läuft wahrscheinlich so, dass gemeint sind die Verkäufer der Zukunft und alles, was Apple schon an Händler geliefert hat, das zählt da nicht zu. Das sind so, in der Tat ist das richtig, aber die dürfen auch keine Werbung mehr machen. Das kann sein, ja. Ja gut, das ist ja besonders schlimm, weil die kennt ja auch keiner, die Sachen von Apple. Tja, ich weiß jetzt nicht, was für Relevanzen das hat für übersetzte Updates, UIs oder irgendwelche anderen Sachen. Treiber, whatever. Wie gesagt, ist alles sehr kompliziert, aber ich finde das einfach nur lustig. Wie kann man als so großes Unternehmen sich so eine Blöße geben, dass sowas überhaupt möglich ist? Wir reden hier nicht von China, wir reden von Deutschland. In China gab es das ja schon. Da haben ja, die ja schon auch schon mal mit einem anderen Telefon, mit einem Samsung, glaube ich, in Konkurrenz. Da haben sich Apple und Samsung doch so ewig lange vor Gericht irgendwie mit jeweils 50 Anwälten gestritten und so. Und ja, das gesagt, war meistens, aber, ja. Das ja, das war eigentlich. Meistens war aber das immer in der Vergangenheit der Fall, dass beispielsweise Samsung hat irgendwelche Patente von irgendwelchen anderen Firmen lizenziert gehabt. Und dann hat Apple diese Firma gekauft und hat die Lizenz nicht verlängert. Und dann haben sie geklagt. Oder umgekehrt. Nur alles nur, damit sie uns jedes Jahr 13 neue Modelle bringen können, wofür Leute dann ihr vor ein Jahr oder einem oder zwei Jahren gekauftes Ding dann in eine Schublade legen und da liegen lassen. Anstatt, dass man mal irgendwie auf Nachhaltigkeit geht, wie in allen anderen Fällen. Überall wird einem erzählt, man muss nachhaltig agieren. Aber solche Firmen, scheiß drauf. Tja, hier haben wir auch einen etwas längeren Artikel. Es geht mal wieder um Facebook. Ne? Die Fangs. Facebook ist ja Teil davon. Und es kam jetzt ja raus, dass Facebook im Endeffekt sogar Privatnachrichten gewissen Apps zur Verfügung gestellt hat, dass die Firmen die auch analysieren konnten, auf welche Daten auch immer, oder zumindest Zugriff darauf hatten. Facebook distanziert sich natürlich davon, dass das alles gar nicht so schlimm war und dass die Leute ja ihr Einverständnis dazu gegeben haben, was im Endeffekt auch der Fall war. Es ist wieder so eine Sache, in der Vergangenheit hatten die andere Nutzungsbedingungen. Nach heutigen Nutzungsbedingungsstand wäre diese Datenabfrage nicht mehr möglich, aber es gab halt mal eine Zeit, wo die Nutzungsbedingungen so waren, dass halt alle Leute durchgescrollt haben oder einfach nur auf Annehmen geklickt haben und dann haben sie zugestimmt, dass halt auch Drittanbieter Zugriff auf diese Daten haben können, beispielsweise die Privatnachrichten, die geschickt wurden. Also ist so ein Mittelding. Also die haben nicht transparent das gesagt, was wirklich der Fall war. Aber andererseits haben die Leute dem auch zugestimmt, obwohl sie nicht wussten, was sie zugestimmt, welchen Sachen sie zugestimmt haben, weil sie nicht ordentlich informiert wurden. Und da hat sich jetzt die FTC eingeschaltet in Amerika. Das ist die Federal Trade Commission. Ja, ich habe ja gesagt, die Internetunternehmen, die sind jetzt immer mehr im Blick von Antitrust-Gesetzgebung. Und hier geht es ja im Endeffekt darum, dass ein großes Unternehmen den Datenschatz, den sie hat, selektiv bestimmten Unternehmen zur Verfügung gestellt hat und anderen Unternehmen nicht, weil sie haben ja nicht aktiv dafür beworben. Sie haben nicht gesagt, hey, wenn ihr Partner bei uns seid, dann kriegt ihr die Privatnachrichtendaten von denen. Sondern bestimmte Leute haben die bekommen, andere Leute haben die nicht bekommen. Und das ist halt auch wieder ein Verstoß gegen gewisse Antitrust-Regeln oder könnte zumindest ein Verstoß sein. Und deswegen ist jetzt die FTC eingeschritten, was eine neue Sache ist. Mal gucken, was da passiert. Also einerseits selber schuld, andererseits Ausnutzung, aber weitere Entwicklung, FTC macht immer mehr. Auch eine sehr interessante Sache hier, hat ein Journalist bei Amazon seine eigenen persönlichen Daten angefragt. Ja, welche Daten Alexa zum Beispiel aufgezeichnet hat. Und dann hat er den Datensatz von einer ganz anderen Person bekommen. Ja, und da waren Daten drin, die nicht nur Hallo Alexa, lege Liste für Einkauf bla bla bla an oder suche mir rote Nike-Schuhe oder was auch immer, sondern teilweise Gesprächsfetzen. Ja, wie, in welchem Umfang das jetzt hier war, weiß ich nicht so ganz. Ich habe die Details da jetzt ehrlich gesagt schon wieder vergessen, weil ich noch einen ganz anderen Artikel im englischsprachigen Raum gelesen habe, wo Leute das repliziert haben. Und da haben die herausgefunden, dass, wenn man sagt hier, hallo Alexa, mach mal dies und das, dass dann bis zu 5 Minuten danach vom Raum alles aufgezeichnet wird. Und diese Aufzeichnungen teilweise auch für manche Angestellte, also die Sachen sind aufgezeichnet und Angestellte können sich das anhören, theoretisch. So. Ja, was ja wieder ein Skandal für sich ist im englischsprachigen Raum. Ja, also Facebook hat Probleme, Amazon hat hier Probleme mit Alexa. Ich weiß ja nicht, ob ihr so ein Ding zu Hause habt. Nee, ich komme noch nicht auf die Idee. Bin ich bescheuert, mir so ein Spionagegerät da hinzustellen? Alexa, abonniere den Weltraumaffen auf YouTube. Also hier, lest mal, interessanter Artikel, lest euch's durch. Also ich meine, wer den Dingern vertraut, ist alles sehr, sehr vorhersehbar. Alexa, bestelle bitte 10 Ausgaben der Blank Slate, damit ich die in meinem Umfeld verteilen kann. Ja, und sende Rechnung an Demokratie Leben. Genau, und Fearless Democracy. Ja, das war auch, was es diese Woche war im Zusammenhang mit Alexa. Und zwar gibt es hier wohl so Foren, wo die Leute davon berichten, dass das Ding teilweise ganz merkwürdige Antworten gibt. Und diese merkwürdigen Antworten, wie sich jetzt herausgestellt hat, kommen wohl von Reddit. Also Amazon benutzt wohl Reddit dafür, um dem Gerät neue Antworten beizubringen. Und ja, da gibt es dann so einige merkwürdige Sachen, die ziemlich beängstigend sind, das teilweise von Antworten, die man da rauskriegt von Reddit. Auf jeden Fall super Idee, das mit Reddit zu machen. Besser als mit Tumblr. Oder 4chan, aber trotzdem, ich keine Ahnung. Wer auch immer die Idee hatte und welches Team daneben saß und gesagt hat, ja, nehmen wir Reddit als Basis für Alex. Why data sharing and privacy controversies aren't killing social media platforms. Ja, nach den vielen Sachen, die wir ja jetzt allein schon in der Sendung heute gehört haben, ist halt die Frage, warum nutzen die Leute überhaupt noch Social Media? Warum sind sie noch nicht alle weg von Facebook? Warum benutzen wir Twitter? Warum benutzen wir YouTube? Warum benutzen wir die ganzen Dinger? Wobei YouTube da ja tatsächlich sogar noch das geringste Problem ist mit allen seinen Problemen. Ja, der Artikel gibt nicht wirklich eine Antwort, aber es geht halt um bestimmte Hintergründe. wie halt Menschen ticken, welche Bezugsquellen sie haben, dass es halt auch einen Feedback-Loop gibt zwischen den Social-Media-Sachen und den Old-Media, also oder Mainstream-Media, oder, also es wird hier in dem Artikel nicht so genannt, aber den Old-Media, also Fernsehen, Zeitung. Ja, also in der Zeitung wird darüber berichtet, was im Internet passiert und umgekehrt, und die Reputation der Zeitung geht ins Internet, und wenn irgendeine Zeitung im Internet was macht, hat das auch mehr Auswirkungen, als wenn das einfach eine normale Person macht und so weiter und so fort. Stimmt, ja, alles, eben alles professionell, ne? Aber nichts privat oder so. Privat wird sicher immer weniger. Bitte? Privat wird sicher immer weniger. Und das, was du aufgelistet hast, war ja auch alles fast alles professionell. Also Business. Und für Business kann ich das auf jeden Fall gut verstehen, wenn du das noch benutzt. Tja. Ja. Naja, nur wie gesagt, nach den ganzen Dingern, das ist halt wirklich eine gute Frage. Warum benutzt überhaupt noch irgendwer das? Aber ich meine, ich kann es selbst verstehen. The Datafication of Employment. Ja, ich muss gestehen, ich kann mich also an den Inhalt nicht mehr so ganz erinnern. Ich hatte den schon vor ein paar Tagen eingereicht und fand den sehr faszinierend, weil, ich hatte den im Hinblick auf die Pseudonymität, die später noch kommt, gesehen. Ja, im Endeffekt, Datafication of Employment. Also einerseits spielen Daten immer mehr eine Rolle bei der Erfassung, wie Leute eingesetzt werden im Arbeitsplatz, und andererseits müssen Menschen immer mehr mit komplexen Datenmengen umgehen und Datenmengen strukturieren. Und wenn Menschen selber auch als nur noch diese Datenmengen gesehen werden, dann haben halt sehr viele, also wie gesagt, ich kriege es jetzt nicht mehr so ganz zusammen. Lest euch einfach durch. Sehr guter Artikel von Sam Adlerbell. Guter Mann. Und ja. Bei den Pseudonymen komme ich nochmal drauf zurück. Ja, und in Hamburg gibt es eine Auseinandersetzung in der Bürgerschaft, also da in der Landesregierung, über eine Gesichtserkennungssoftware, die man gekauft hat und die auch eingesetzt wird. Unter anderem, um Leute, die beim G20-Gipfel Straftaten begangen haben, beziehungsweise da in Verdacht stehen, zu verfolgen. Und diese Gesichtserkennungssoftware, die setzt man wohl aber relativ, ja, so viel man will halt eben ein. Also alle möglichen Überwachungskameraaufnahmen und so, alles, was man irgendwie unter die Finger kriegt, möchte man da gerne mit abbilden und da irgendwie mit erfassen und irgendwelche Profile von Leuten, die man gesammelt hat, halt drauf anwenden. Und ja, es gibt eine ziemlich große Aufregung darum, verständlicherweise. Vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass es keine gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür gibt. Also man hat jetzt in Hamburg kein Gesetz erlassen, was eigentlich diese Verwendung jetzt autorisiert. Aber man macht das jetzt einfach, weil man diese Software gekauft hat. Ja, das ist in Hamburg los. Ich kann mich an einen Artikel vom CCC erinnern. Da haben die bekannt gegeben, dass diese Gesichtserkennungssoftware-Programme in der Regel nicht so gut funktionieren, dass sie im Höchstfall 70% Erkennungsquote oder sowas haben und erst durch die Kombination von mehreren Programmen da eine höhere Sicherheit reinkämen. Also das ist, glaube ich, ein bisschen überschätzt, das Thema. Ganz an sich, so haben die das jedenfalls dargestellt. Ja, ach Gott, ich wollte zum vorigen Artikel auch noch was sagen, aber ich komme jetzt erstmal nochmal dazu. Gute Gründe für Pseudonymität und gegen eine Klarnamenpflicht. Ja, hier haben wir einen Artikel aus etwas besseren Zeiten der Netzaktivisten-Szene. Ja, ursprünglich kommt er aus 2011. Ja, 2016 wurde er hier von Netzpolitik nochmal neu, also übersetzt und nochmal neu aufgeführt, weil das Thema einfach weiterhin aktuell ist. Es ist ein sehr gutes Plädoyer. Es kommen immer wieder die Argumente auf, ja, wir brauchen eine Klarnamenpflicht. Das ist jetzt vor kurzem auch wieder in der Diskussion hochgekommen. Die Argumente, die da vorgebracht werden, sind wissenschaftlich einfach nicht haltbar. Es hat sich beispielsweise herausgestellt, dass wenn Leute mit ihrem echten Namen online unterwegs sind, dass sie sogar sehr viel stärker ihre Aggressionsreize ausleben. als wenn man mit einem Pseudonym unterwegs ist. Man würde ja denken, hey, mich kennt keiner, jetzt kann ich mal richtig die Sau rauslassen. Das ist tatsächlich wissenschaftlich nicht belegbar, dass das so ist. Ja, also zumindest nicht auf einem signifikanten Niveau. Wir reden jetzt nicht über Schimpfwort oder so. Das wird natürlich von manchen Leuten auf eine Goldwaage gelegt, dann sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Aber netzpolitik.org kritisieren wir ja auch ab und zu mal, aber was diese Netzthemen angeht, sind die halt immer noch, ich meine, die haben schon die richtige Idee, zumindest was das angeht. Beckedahl hatte ich ja vorhin auch schon mal positiv erwähnt, der steckt ja auch dahinter. Ja, aber sagen die denn jetzt... Ich fühle mich immer noch schmutzig. Sagen die denn jetzt in diesem Ding das, was du gerade gemeint hast, mit, dass die Leute da mehr dazu neigen, eigentlich aggressiver zu werden, wenn ihr richtiger Name da drin steht? Weil ich denke mal nicht, dass sie das da drin sagen werden. Ja, das sagen sie deswegen nicht, allein weil das halt, wie gesagt, aus dem Jahr 2011 ist. Und weil es mehr auf Amerika gemünzt ist als auf Europa. Das würde ich denen heute auch nicht zutrauen, dass sie das sagen, aber ja. Das meinte ich ja mit meiner Einladung, ne? Ja, was wolltest du jetzt zu dem Ding in Hamburg sagen? Das, ne? Strategien, die Echtnamen erfordern, sind unmöglich komplett umzusetzen. Und wie verschiedene Beispiele gezeigt haben, führt die Durchsetzung dazu, dass gerade Menschen, die bekannt sind oder viele Feinde haben, das ist im Übrigen ein Ergebnis des Community Reportings, in den Fokus solcher Maßnahmen geraten. In der Tat hat die Realnamenpflicht einen Chilling-Effekt auf die freie Rede und auf die Meinungsfreiheit im Netz. Wie gesagt, die Realnamenpflicht. Wie gesagt, 2011, damals war es halt alles noch irgendwie vernünftiger, habe ich den Eindruck. Es ist schon so lange her. Oh. Gehirn, wo bist du? Ja, bei Jillian York ist mir nämlich auch ein Begriff. Ich glaube, die hat auch schon mal irgendwelchen Bullshit auf der Republika erzählt. Die von der Electronic Frontier Foundation ist die, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da gab es auf jeden Fall einen... Ja, die EFF hat auch mal bessere Zeiten erlebt, ja. Ja, ein richtig bescheuertes Statement hatten wir mal von der, das weiß ich noch. Ja, okay, und was wolltest du jetzt noch zu den zu der Gesichtserkennung sagen? Ach ja, die Gesichtserkennung. Da war mir nur eine andere Sache aufgefallen. Einerseits, dass es jetzt eine Meldung gibt, dass die Gesichtserkennungsalgorithmen immer besser werden. Die Sache mit den Masken, hier irgendwelche Tücher, Banderolen vorm Gesicht, das ist schon wieder veraltet, ist schon wieder viel schlimmer geworden. Und wie du es vorhin gesagt hast, es gibt kein Gesetz, die Software wird einfach angeschafft und weil sie da ist, wird sie benutzt. Ähnliches passiert halt im Moment bei beispielsweise Konzertveranstaltungen. Taylor Swift hat beispielsweise auf einem von ihren Konzerten mit Kameras und verschiedenen Apparaturen Facial Recognition Software laufen lassen, über eine Datenbank von 300 bekannten Stalkern beispielsweise. Aber alle Leute, die zu dem Konzert gegangen sind, sind halt gescannt worden auf diese Stalker halt hin. Ne? Und die Leute haben natürlich ihr Einverständnis gegeben, weil das halt einfach in der Hausordnung dann so festgeschrieben wurde und dann wurde es gemacht. Taylor, einfach beim Rockkonzert wirst du schon gescannt. Und wo landet das Bild? In welcher Datenbank? Gut, in Amerika ist es nochmal was anderes als hier, aber ja. 30 Grad soll man, glaube ich, den Kopf gedreht halten oder so neigen, dann wird man nicht erkannt. Ja, oder man kann sich als Juggalo verkleiden. Was ist das? Schminken. So. Das scheint auch zu funktionieren. Hate Speech und Patreon. Hier tut Patreon nochmal Doubling Down betreiben, wegen dem Ban von Sargon, was ich ganz interessant fand. Also, ja. Ich weiß nicht. So, die Entwicklung allgemein im Internet ist keine gute. Was ist das jetzt dafür erklärt, oder was? Patreon. Oder nicht, oder so? Haben sie sich jetzt erklärt, oder wie ist das? Ja, die haben sich erklärt und die haben halt, als der Sargon Leute von der Alt-Right beleidigt hat, genau das haben sie sich halt rausgepickt und meinten halt, dass er aufgrund dessen halt gebannt wird und dass sowas halt auch keinen Platz bei Patreon hat. Und ich dachte, war ja auch okay. Patreon oder wie war das, ne? Ja, war nicht auf Patreon selber drauf auf einer anderen Plattform, aber sie meinten, da auf Patreon selber so gut wie nichts veröffentlicht wird oder nur sehr wenig, dass sie sich die Inhalte von den Creators auf anderen Plattformen anschauen. Also, aber generell ist es halt wieder ein Service. Absoluter Bullshit. Das, ja, es ist ein doofer Ausweg. Ich kann nichts zu sagen. Die haben nämlich was anderes geschrieben. Die haben gesagt explizit, das ist ja eins der Hauptprobleme, was der Sauron gesagt hat oder was nicht, ist egal. Das Problem ist, dass er ohne Warnung gekündigt wurde. Ja, das ja, Problem ist, dass er mit einer Begründung gekündigt wurde danach, die vorher explizit ausgeschlossen wurde. Es wurde ja explizit vorher gesagt, wenn ihr das macht, ist das kein Grund für uns zu kündigen. Und dann wegen etwas, was 10 Monate zurückliegt. Das sind meiner Meinung nach die 3 Punkte, wo wirklich die meisten Leute, die sich das objektiv angucken und die neben den ganzen Problemen, steuerlich und sonst was, Patreon. Aber fragt ihr, was sie für eine Zeit haben, auf anderen Kanälen, in irgendwelchen ewig langen Sendungen dann ein böses Wort rauszusuchen. Das ist aber wirklich egal. Dass sie das gemacht haben, das zeigt bösen Willen, das sei ja dahingestellt, das, aber das allein ja, die 3 Gründe. Das wird ja wahrscheinlich über irgendwelche Meldungen laufen und das habe ich halt eben auch so verstanden, dass es dann irgendwelche Leute dann gibt, die da groß einen Aufstand proben. Und es gab ja jetzt auch irgendwie dieses Transkript, was da geleakt wurde. Ich weiß gar nicht, ob das auch mit dieser Jacqueline Hart hier war oder mit irgendwem anders. Auf jeden Fall mit so einer Mitarbeiterin halt. Ja. Und die hat ja dann irgendwas von Payment Providers irgendwie gesprochen, die dann da einen Aufstand irgendwie machen würden oder mit denen man sich irgendwie gutstellen muss oder so. Also sowas wie hier Visa und so, ne? Weil man von denen das ja dann irgendwie einziehen muss, damit man das anbieten kann und so weiter und so fort. Ja. Und kann ich auch alles verstehen. Also, aber das Geschäftsgefahren von denen war trotzdem nicht in Ordnung. Die hätten ja sagen können, hier, Sargon, Warnung, weg. Oder gut, du bist weg, aus den und den Gründen, aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben eine Sache gemacht. Das stimmt halt auch, aber das wird sie wahrscheinlich nicht hinkriegen. Das ist ja das Wichtige. Sie haben selber eine Vertragsgrundlage geschaffen und sich selber nicht daran gehalten. Das ist der Knackpunkt an der ganzen Sache. Ja, für mich klang dieser ganze Kram auf jeden Fall so, als hätten sie da auch einen Vertrag halt mit irgendwie Visa und so und als würde da auch drinstehen, dass sie da sich nicht drauf beziehen dürfen oder so, weil im Endeffekt haben sie da ja auch rumgeeiert und gemeint irgendwie, ja, das müssen wir jetzt irgendwie auch im Hinterkopf behalten, aber nee, daran liegt es aber nicht. Das liegt aber nicht daran, es liegt an unserem eigenen Kram. Genau, irgendwie. Die Begründung ist einfach sich selber in den Fuß schießen auf eine Art und Weise, die einfach nur dämlich ist. Und im Endeffekt, Warnung oder nicht oder so, die mussten sich ihm wahrscheinlich entledigen, weil es zu heikel geworden ist, wegen dem Druck, den irgendwelche Idioten da halt eben machen. Und ich denke, und die haben es auf eine Art und Weise gemacht, dass jetzt alle Leute, die einen Vertrag mit denen haben, Moment mal, ist der Vertrag überhaupt das Papier wert? Ja, und wenn sie dann nicht nur jemand sind, der zu Hause sitzt, sondern jemand, der einen Steuerberater hat und eine Firma vielleicht darüber laufen lassen, Gamefirma oder so, dann wird denen der sagen, ja, Moment mal, irgendwie ist das ein unklares Vertragsverhältnis, vielleicht sollten wir uns da was anderes suchen. Und das haben jetzt auch sehr viele Leute gemacht. Das ist meiner Meinung nach der Knackpunkt. Ganz abseits von Sargon, von allem, die haben sich nicht an ihren eigenen Vertrag gehalten. Ja, und diese anderen Orte werden ja auch schon direkt verfolgt und darauf Einfluss genommen. Also dieses Subscribestar oder wie das heißt, damit haben sie es ja auch direkt probiert. Die Zahlungsdienstleister haben denen dann den Dienst verweigert. Deswegen, gut, das ist wieder ein Thema für sich. Aber ich meine, das scheint ja der Knackpunkt zu sein, auch bei Patreon. Also ich denke mal, die werden dem wohl zuvor gekommen sein mit der Aktion. Also verstehe ich so. Weil das haben sie ja so ein bisschen durchscheinen lassen. Selber ist der Sargon ja noch nicht gesperrt, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste da vielleicht mal probieren. Aber ich sag mal so, wir hatten das ja hier mit vulgärer Analyse alles schon durch, diesen ganzen Kram. Und ich denke mal, bei dem werden sie nicht groß nachgeguckt haben. Wenn es genug Leute irgendwie gemeldet haben, dann ist es halt futsch. Und dieses Hatreon ist doch, glaube ich, jetzt mittlerweile auch nicht mehr irgendwie bei Zahlungsmitteln oder so möglich, weil sie doch da sich auch schon drüber aufgeregt hatten, dass da irgendwelche Alt-Right-Leute und so sind. Ja, aber das ist halt der Punkt. Wenn Patreon einfach gesagt hätte, hier, wir wollen einfach den Sargon nicht mehr auf unserer Plattform haben, ohne Angabe von Gründen. Kein Problem. Aber das, wie sie es gemacht haben, lässt einfach auf die Zukunft nicht darauf vertrauen, dass sie sich an ihre eigenen Regeln halten. So, das ist der Punkt, den ich halt sehe. Ja, auf jeden Fall Hate Speech und Netz stoppen von Campact. Campact ist vielleicht noch ein Begriff, die haben ja ziemlich viel Wirbel gemacht mit dem Freihandelsabkommen damals. Und das ist ein ziemlich progressive NGO, die scheinbar jede Menge Geld hat für große Kampagnen. Werden auf jeden Fall jede Menge gefahren und jetzt haben sie hier irgendwie so eine Petition Ich wusste gar nicht, dass die jetzt auch so eine eigene Petitionsplattform irgendwie haben. Ist vielleicht neu, vielleicht habe ich es auch nur eine Weile nicht mehr angeguckt. Und es geht halt um Hate Speech im Netz. Und diese ganzen Annahmen, die hier sind, sind natürlich die üblichen Annahmen. Und ja, man möchte halt gerne landesweite Opferberatungsstellen, so hast im Netz Beauftragte für Hate Speech auf jeder Polizeidienststelle. Also, ja, das Netz und seine Dynamiken kennen, mit anderen Worten progressive Politik kennen und wissen, dass wenn die Frau anruft und sagt, hier war einer fies zu mir, dann direkt die TäterInnen effektiv verfolgen, bitte. Und bei Staatsanwaltschaften bitte auch und Klagemöglichkeiten und Prävention an Schulen, also gleich den Kindern beibringen, wie man das ganze Hate Speech Ding sieht, was halt immer noch in Deutschland keinen Begriff ist, den das deutsche Recht kennt. Hassrede gibt's nicht in Deutschland. Ja, und dann, wir haben es auch noch mit Hasssprache übersetzt direkt. Nicht nur Hassrede. Ich habe mir das auch mal angeguckt, ne? Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, das nochmal zu googeln. Und die machen ja nur sowas, beziehungsweise die sind ja spezialisiert darauf, solche Dinge in den Diskurs zu bringen, sozusagen. Also an der eigentlichen, am eigentlichen gesellschaftlichen Diskurs vorbei, nach oben in den Diskurs zu schieben, sozusagen. Und die haben das wohl auch teilweise schon geschafft, an verschiedenen Stellen. Finde ich schon krass. Worauf beziehst du dich jetzt? Unter anderem haben sie das hier, wo habe ich das denn gelesen? Ging es um so Gender-Mainstream-Ding und so Lebensschützer auch. Und wenn man den Namen von dem Chef zum Beispiel mal googelt, dann findet man auch verschiedene Dinge. Das kommt jetzt vom Campact oder sind die einfach nur auf den Zug aufgesprungen? Also. Nee, das ist Campact. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die im selben Haus von Campact, sind doch mehr so Organisationen. So. Ja, das kann gut sein, aber bei diesen Sachen, ich meine, das Hate Speech Ding ist ja jetzt keine Erfindung von Campact und ich denke mal, die anderen Sachen wahrscheinlich auch nicht. Ja, die drücken diese Sachen aber sozusagen im öffentlichen Diskurs so rein, ne? Und das machen sie offensichtlich ja auf so eine aufregende Art oder so, also wo die Leute sich eben drüber ärgern hier über so einen Scheiß, dass sie sogar irgendwie Kinder aufhetzen oder so, sind sie da gerade, ne? Kinder aufhetzen, keine Ahnung. Aber ja. Ja, auf jeden Fall Hate Speech und wir müssen eine Reconquista Germanica und Infokrieg, das ist jetzt auch Hate Speech. Man irgendwie seine Narrative da irgendwie pushen will, oh mein Gott, über Hate Speech. Warum gehen sie straffrei aus? Vielleicht weil der meiste von diesem Kram halt einfach unwichtig ist? Wenn uns über irgendwelche Aussagen im Internet von irgendwelchen fremden Leuten, die uns nicht kennen, vielleicht nicht drüber aufregen müssen, eventuell. Ja, auf jeden Fall rechte Gruppen halt, ne? Sieht man, in welche Richtung das auf jeden Fall geht. NetzDG ist nicht genug, ja. Wir haben doch das NetzDG. Reicht das nicht? Nein, wir brauchen einen Sprachbeauftragten bei jeder Plattform. Bei jeder Polizei, ne? Der den ganzen Tag nur darauf wartet, dass du anrufst und sagst, da hat einer was zu mir gesagt. Und auch da, ich meine, die Gegenüberstellung alleine, ne, von diesen beiden Dingen. Auf der einen Seite hast du jemanden, der was gesagt hat, was dir nicht gefällt. Und dann hättest du das gern, dass dann der Staat mit den ganzen Mitteln, die der Staat hat, ne, richtig legales Vernichten von Existenzen, dann dagegen vorzugehen. Das hättest du gerne. Also. Ja, aber. Bilden wir uns doch nur ein, dass die Meinungsfreiheit unter Beschuss ist. Und das wird doch nicht dazu führen, dass Menschen sich weniger oft im Internet äußern, sondern das wird nur dazu führen, dass ein Level Playing Field entsteht, wo jeder sich traut, etwas zu sagen. Es wird nicht dazu führen, dass die Leute einfach ruhig sind und Mund halten, weil sie sich denken, warum soll ich denn irgendwas schreiben? Nachher werde ich noch angezeigt, so, dann bin ich lieber ruhig. Und das ist bestimmt das Gefühl, mit dem man in einer Demokratie am öffentlichen Diskurs teilnehmen soll. Mit dem Gefühl, lass es lieber bleiben, weil am Ende werde ich nur angezeigt, wenn ich irgendwas im Internet schreibe, weil es irgendwem nicht ins. Und das Ding ist ja auch, wenn jetzt im Internet beleidigt wird, ja, was ist denn jetzt besser? Intellektualisiert daherreden und sagen, guck mal, der hat eine autoritäre Persönlichkeitsstruktur und guck mal, das da, das ist Protofaschismus. Sowas ist in Ordnung, aber wenn ich irgendwo schreibe, ein Hurensohn, dann das ist Beleidigung, dann komme ich dran. Aber wenn ich schreibe, ja, das sind Protofaschisten, dann ist es eine intellektuelle Analyse, wo ich mich frage, so, wo ist da denn sozusagen die gefühlte Gerechtigkeit im Sinne von jemand, der jetzt intellektuell nicht so viel beisammen hat, wie soll der denn Ablehnung ausdrücken? Und ist es denn überhaupt fair, sozusagen auch eine Beleidigung zu nehmen und zu sagen, das ist nicht in Ordnung? Ja, du benutzt einfach eine viel zu hochgestochene Sprache. Du musst entweder sagen, wehret den Anfängen, oder du musst es in so eine schöne Geschichte packen, wie der Relotius, um Erfolg zu haben. Ja, auf jeden Fall hier mit Shameless Dumbfuckery und No Hate Speech Movement. Und Love Storm kennen wir ja auch schon von die kriegen ja auch Geld aus dem Demokratie-Lebentopf. Wir waren, glaube ich, auch bei der Gamescom dieses Jahr, habe ich zumindest in einem Video irgendwie gesehen. Und da gibt es ja wohl noch irgendwie so einen liberalen Islamverein, wie der sich irgendwie nennt. Aber ob der wirklich so liberal ist, darf bezweifelt werden, wenn man sowas unterstützt. Ja, was liegt im Moment im Trend? Leute bespitzeln und Leute irgendwie verpfeifen. Wir hatten ja schon die Sache mit der türkischen App, ne, mit den Türkenfeinden oder wie auch immer die bezeichnet wurden. Ja, und jetzt gibt es eine andere App, die auch im Google Store autorisiert wurde und ja, ich denke mal, das muss ich nicht übersetzen. Da geht es halt darum, dass man halt religiöse Verstöße melden kann. Ich habe jetzt nicht den Überblick, welche anderen Religionen auch noch alle im App-Zeitalter angekommen sind, was sich gegenseitig verpfeifen angeht. Vielleicht hat die katholische Kirche ja eine App, die am Trenden ist, von der ich nichts weiß. Aber ich glaube, die progressiven Muslime sind da gerade einen Schritt weit vorne weg. Ich finde es auch lustig. Gap und so kann man sofort raushauen bei der App. Ja, das ist lokale Kultur, da kann man nicht besser. Ja. Ja, ich habe auch was gelesen in Bezugnahme auf, dass es eine Umfrage gab, wie wahrscheinlich es ist, dass halt Jugendliche in Amerika andere Jugendliche ja verpfeifen. Ich übersetze jetzt einfach mal on the fly. Wie persönlich zu einer Person gehen, die anschwärzen, irgendwo anrufen, mit einer Person reden oder halt quasi per App einfach jemanden anzeigen. Und ja, es hat sich gezeigt, dass quasi 86% irgendwie, ich glaube 86% war die Zahl, 86% aller unter 18-jährigen Amerikaner statistisch repräsentativ so eine App nutzen würden, während sie sonst niemanden irgendwie anschwärzen würden, nicht zum Lehrer gehen würden oder nicht jemanden anrufen würden oder so. Die Personalisation. Also ist es einfach so einfach, wie eine SMS schreiben, jemanden anzuschwärzen. Also, und wenn da die Hemmschwelle so niedrig ist und das ausgenutzt werden kann mit solchen Apps, naja. Und die Depersonalisation, also dass du möglichst wenig damit zu tun hast, dass du das. Du kannst tust, auch gamifyen, ne? Da kriegst du Punkte. Ne? Das, du bist der, genau. Der Top-Blockwart der Woche. Ja. Oh, böses Wort, Blockwart. Oh. Hier bei der News ist es auch mal wieder so, dass man sich fragt, ist man denn in Bizarro World gelandet? Ein Junge, der den Nachnamen Trump hat, der wird seit Jahren gemobbt in der Schule und er hat sich jetzt dazu entschlossen, seinen Nachnamen zu ändern. und er hat daraufhin von einer Anti-Bullying-Organisation eine Auszeichnung verliehen bekommen, dass er seinen Namen ändert und er wird deswegen gebullied. Und mir fällt da auch nichts mehr ein, so wenn ich immer höre, so ja, Anti-Bullying, wir müssen da was tun und so. Da sitzt eine NGO, die ein Kind dafür ehrt, dass es seinen Namen ändert, weil es für seinen Namen gemobbt wird. Läuft. Läuft. Anon does work. Da habe ich noch einen Green-Text eingereicht, den ich ganz lustig fand. Ich muss nur kurz den nochmal aufmachen, dann kann ich ihn euch vorlesen. Ich dachte mir so, auf die Feiertage einen lustigen Green-Text da. This happened last night. Get a job at McDonald's. Need cash. Work in the bag arranging the meals. Cutie Pie comes in with 8-year-old daughter. Ask for a chicken nugget Happy Meal. Daughter is really polite to cashier. Says please and everything. Throw in an extra nugget because of her kindness. A few minutes later, manager tells me to mop up a spill. It's right next to the mom and her daughter. Eavesdrop on them. Mommy, look, the peep on the back gave me an extra nugget. Why? Mom replies, it's because they're dumb enough to work here, that they can't count. My feel when mom and daughter laugh while I walk away. Why are people so unappreciative? Ja. Da habt ihr's. Pepe of the day. Ja. So sad. So sad. Wenn ein extra Chicken Nugget bekommt, dann wisst ihr es gefälligst auch zu schätzen. Das ist wie mit der Katze, die man streichelt, wenn man eine trifft. Kann doch nicht so schwer sein. Oder der Wald, in den man geht, wenn man einen sieht. Genau. Oder den Kulturmarxismus, den man zerschmettert, wenn man Dinge tut. Ja, ich habe noch eine Meldung aus dem fernen Berlin. Da gab es diese Woche wohl die erste Lesung zum Thema Weltfrauentag als Feiertag. Heil Vagina. Was sage ich dazu? Feiertag mit frei und so? Ja. Hm. Ja. Es gibt ja noch nicht genug davon. Und gerade Berlin mit deren strahlender Wirtschaftskraft. Sollte das ein leichtes sein, die Ausfälle zu stemmen. Gott strafe Berlin. Aber es gibt doch, man kann doch gar nicht genug tun, um auch so einen Feiertag einzuführen, den es zum Beispiel in Nordkorea gibt. Stimmt eigentlich. Was ist das, andere Tag, wo der obere Führer auf dem Einhorn eingeritten kam, auf dem Regenbogen. Nee, ja. Das wird wahrscheinlich auch der Weltfrauentag. Ja, sein. Weil die Frauen stehen über dem oberen Führer. Stehen sogar über Einhörnern. Fördert, ja. Was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Genau, das waren die unteren Führer von den Weltraumaffen. Wir wünschen euch wunderschöne Feiertage. Lasst euch nicht unterm Weihnachtsbaum gendern. Und ignoriert jegliche Ratschläge von, ich habe sowas gesehen, habe ich mir gedacht, ja, wie man die Familie beim Weihnachtsfest deradikalisiert. Ja, ja, genau. Ja. Ein Paket von den Grünen. Ja. Und lasst die Tannenbäume einfach. Das verändert die Laune, deswegen habt ihr eine schöne Zeit, entspannt euch. Nutzt die Zeit, um euch zu informieren. Wenn ihr weniger Zeit habt, schaut ein paar Dokumentationen auf YouTube. Nutzt die Zeit und mit der Familie natürlich zusammen sein. Und ich war dafür, ihr lasst es euch einfach gut gehen. Das würde mir noch besser gefallen, als wenn ihr euch informiert. Jetzt mal eine Woche, in der man sich mal so ein bisschen relaxen kann. Oder ihr geht einfach in den Wald und feiert das Julfest. Wenn der noch da ist, weil die ganzen Bäume sind ja bei den Leuten in den Häusern. Gibt es eigentlich auch einen Weihnachtskalender? Bestimmt. Es gibt Elfen. Oh. Rudolf, und nehmt euch vor den Ornithologen in Acht. Vor wem nehmen wir uns in Acht? Vor den Ornithologen. Ja. Vor denen in Acht. Crazy Bird Watchers. James Bond war Ornithologe. Nochmal Piep. War der? Der Name kommt von einem berühmten Ornithologen. Ah. Ornithologe hört sich so Science-Fiction-mäßig an. Also. Schlaft gut. Haut rein, Leute. Tschüss. Geht in den Wald. Ciao, ciao. Tschüss. Hochkultur oder Hochverrat? Hochkultur-Marxismus.